willkommen zu. Hast du schon gedrückt? Ja. Okay. Willkommen zu Humoralpathologie, dem Podcast für Firmengründer und Hyperion-Leser. Und wir sind wieder mal da und es gibt Ursprungsnamen von Henrik. Ja, hallo, hier ist Theresa Orlowski. Ich wollte einfach nur mal reinhören heute und wenn das alles gut ist, dann kriegt ihr meinen Stempel am Ende. Ja. Ja, hallo, ich bin Henning und ich hasse Gangnam Style. Hallo, ich bin Becca und ich habe kein Problem mit Gangnam Style. Du darfst auch sagen, was? Ich habe keine Meinung zu Gangnam Style. Ja. Nur weil du nicht weißt, was es ist. Und weil du nicht weißt, wie dein Name ist. Weil du dich nicht angesprochen fühlst, wenn er sagt, hey, sexy lady. Doch. Okay, wenn du noch einmal das Bier so auf den Tisch knallst, dann können wir es gleich lassen mit dem Aufnehmen. Das ist kein Bier, das ist nur Wasser. Ja. Nicht, damit ihr denkt, dass wir hier alle saufen. Ja, und ich heiße Tim. Ja. Okay. Ja, wir haben das gesehen bei 1 Plus oder wo laufen diese Sendungen, wo jetzt immer getrunken wird. Oder ZDF Neo. Und jetzt wollen wir das Rosch auch mal machen. Rosch und Böhmermann. Talk im genau. Turm. Achso, ja. Du meintest wohl Abi-Streich. Genau. Ja, ja heute in der ständigen Rubrik, die wir in jedem Podcast haben, schlechte Abi-Mottos, habe ich ein neues Belegstück vorzuweisen. Zabilando 2012, Schrei vor Glück. Okay. Ah! Ich habe auch noch Abi-Mottos ausgeschrieben, nämlich ein paar gute. Okay. Zum Beispiel, also ich habe mir mal so ein paar Top 10 Abi-Mottos angeschaut. Lehn dich mal nicht so auf deinen MacBook. Ich lehne mich mal lieber nicht so auf meinen MacBook von Apple. Du hast recht. Und zum Beispiel hätte ich zu bieten, und ihr könnt einfach sagen, was das Beste ist, Kokabin, wir haben die Nase voll. Schon nicht schlecht. Gut. Kann Abis, mit der Schultüte fängt alles an, oder wir haben es durchgezogen. Beides okay. Abipedia, 13 Jahre Copy und Paste. Naja. NWA, Niggas with Abitur. Das ist ein bisschen dämlich, oder? Das versteht doch auch keiner mehr von den Leuten, die heutzutage Abi machen, oder? Nein. Genta-Abi, also ist falsch ausgesprochen. Was? Gentherapie. Achso, Genta-Abi. Ein Leben für eine Therapie fürs Leben. Ronkabi, 13 Jahre Hochzeitakt. Das ist ein bisschen zu groß. Ja, jetzt richtig lustig. Abi-Sutra, jetzt geht's auf Stellungssuche. Ach süß. Das ist ganz süß. Tsunami. Nach uns die Sintflut. Oh. Also das ist too soon. Nicht okay. Ja. Und jetzt haben wir überlegt, ich habe noch zwei für eine Humoralpathologie dazu geschrieben. Einmal Abi Perfect, no problem. Sehr gut. No problem. Ich habe auch ein gutes. Das mal gesagt haben. Oh, das ist ja eh notwendig. Abiralpathologie, es folgt der Abgepart. Ja, das ist noch, doch nicht so schlecht. Was war das Mabifa? Also Mafia, nur mit Abi drin. Ich kann da gar nicht meinen Kopf drum wickeln, so doof ist das. Ich habe noch eins, das hat mir ein Bekannter mal gesagt, dass er das vorgeschlagen hat und dann wurde es aber abgelehnt. Abi-Treibung endlich weg. Auch schön. Das kommt in Amerika gut an. Ja. Abi-Borschen steht immer in den Highschools. Abi-Treibung, das Trauma hält ein Leben lang. Was hältst du davon? Ja, ist ein bisschen zu ernst. Ja, okay. Das ist ein bisschen zu dark, ja. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass bei Abi-Sprüchen, dass das so mit den Abi-Streichen, dass man da einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchte und auf jeden Fall die Leute, die vor einem den Jahrgang übertrumpfen möchte, dass sich alle an einen erinnern. Und ich kann irgendwie nur sagen, ich habe das Gefühl, dass alles zusammenfließt rückblickend. Oder kann sich jemand so direkt an die Abi-Sprüche von den Vorgängern erinnern? Oder ja, an die waren alle besser als unsere. Ja, wir hatten gar keinen, weil wir uns so lange im Jahrgang gestritten hatten, dass keiner mehr einen wollte. Das klingt gut. Ich habe während des Abi-Streichs auf einem Tisch geschlafen. Was wurde denn gestrichen? War das einer der Sketche? Nee, das war kein Sketch. Ich habe mich versteckt und ich wollte lieber schlafen, als so dumme Sachen machen. Klingt sehr sinnvoll. Ja. Ich habe es nicht bereut. Also ich habe auf jeden Fall vor den Abi-Streichen schon ein Bier getrunken. Aber das war in der 10. Klasse. Achso. Und bei meinen eigenen Abi-Streichen haben wir keine Abi-Streichen mehr gemacht, weil das verboten war. Ja, uns wurde das auch untersagt. Ja, wir hatten irgendwie 5 Klässlern Alkohol angeboten, das war auch nicht okay. Ja, wir haben davor auf allen Klassenfahrten immer Ärger mit der Polizei gehabt. Warum? Weil du schwarz bist. Weil ich schwarz bin, ja. Okay. Ja. Weil wir immer haben, das Gleiche das mit diesen... Das darf man nicht so sagen, das glauben die Leute, die haben dich noch nie gesehen. Ja. Die wissen nur, dass du Jude bist und schwarz. Und schwarz. Erkennen wir mal eine andere Stimme. Ja. Der Podcast Godfather. Der Marvin Gaye des Humorat. Wollen wir auch schon beim Thema werden? Die Homo-Hölle. Ja, wenn Tim stirbt, dann brennt er auch in der ewigen Homo-Hölle. Ja. Ja. Das habt ihr bestimmt auch alle schon mitbekommen. Es gab diese wunderbare, also es gibt diese wunderbare Website kreuz.net und die hat zum Tod von Dirk Bach einen wunderbaren geführt. Artikel verpasst. Das ist die Seite, die ein höheres Alexa-Rating hat als Cutnet. Cutnet hat doch ein höheres, oder wie? Nee, Kreuznet hat. Kreuznet hat höher? Ja. Na, jedenfalls, ich weiß gar nicht, wo ich auf diese Seite gekommen bin, aber irgendwie war das einfach super hart und ich habe mich mega drüber aufgeregt. Und dann habe ich mal ein bisschen auch was dazu rausgesucht, was Kreuznet überhaupt ist. Und es gibt auch ein paar neue News dazu. Und naja. Also erstmal möchte ich ein bisschen was draus vorlesen, damit jeder weiß, womit das zu tun hat. Und der Artikel heißt tatsächlich, jetzt brennt er in der ewigen Homo-Hölle. Und das Wort Homo-irgendwas kommt ganz oft vor. Schon im ersten Satz. Das widernatürliche und entartete Homo-Treiben ist für die menschliche Natur mörderisch. Der nächste Satz toppt das Ganze noch mit, diese Binsenwahrheit hat sich mal wieder bestätigt. Homo-Binsenweisheit. Diese Homo-Binsenweisheit hätte, naja. Abi-Homo-Binsenweisheit. Ich weiß immer nicht, ob ich wenn ich über meine Wohnung spreche, über Homo-Hölle oder Man-Cave reden soll. Wahrscheinlich beides. Ähnlich. Machen Homos auch Homo-Abi? Ja, wahrscheinlich. Normales Abi können die ja nicht machen. Nee, sind ja Homos. Also wir möchten an dieser Stelle sagen, dass das alles nicht ernst gemeint ist mit dem. Was? Natürlich. Weißt du, ich hab einen schwulen Freund, der ist Heilpraktiker, der macht Homo-Homöopathie. Homöopathie. Ja. Ich habe einen Freund, die machen Tumoralpathologen, die machen. Homo. Die war ein schlechter Podcast. Ja, der nächste Satz ist an der Homo-Unzucht gestorben. Bach war ein homosexueller Sittenverderber. Es ist davon auszugehen, dass seine Unzucht ihn so früh ins Grab brachte. Also er starb mit 51. Homo-Perverse, ich weiß nicht, wie oft Homo drin kommt. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir hören ab jetzt sofort auf mit dem Homo-Trinkspiel, weil sonst können wir den Podcast nicht zu Ende bringen. Homo-Perverse haben im Vergleich zur sexuell gesunden Bevölkerung eine um 20 Jahre geringere Lebenserwartung. Und dieses um 20 Jahre geringere Lebenserwartung ist ein Link. Da habe ich mal drauf gedrückt. Der Link führt zu einem anderen Text auf Kreuznet. Schade, ich dachte, es wird zum Statistischen Bundesamt, wo Lebenserwartung Mann, Frau und Homo-Perverse. Aber das stimmt doch gar nicht. Hier, Gandalf ist doch schon älter als. Ja, aber Gandalf zählt nicht, weil der ist ja Filmstar und kein Homo-Aktivist. Das ist nur Homo-Filmstar. Ja, und Dumbledore. Und Shakay ist auch schon ganz alt. Sieht vielleicht auch noch alt aus. Aber der ist eigentlich der zweitjüngste von den Original Star Trek-Leuten oder so. Ich glaube, nur Chekhov ist. Aber es ist doch nur einer tot bisher, ne? Nee. Nur Scotty. Scotty. Ah ja, und Pille. Pille ist tot. Ja. Ja, also und. Ja, diese Studie, die da besagt wird, ist von einem Dr. Paul Cameron vom Family Research Institute. Das sagt euch vielleicht schon was. Family Research. Das ist immer gut. Wenn es Family im Namen hat, ist es was Schlechtes. Es ist rechts und aus den USA. In der durchschnittlichen Lebenserwartung von normalen, in Anführungszeichen, also heterosexuellen Menschen mit dem Durchschnittsalter verglichen, in dem homosexuelle Aktivisten sterben. Und diese Daten hat er aus Zeitungsberichten zusammengesucht. Ja, und dann sagt er zum Beispiel in einem der, also im Text stand dann, in Norway, married homosexual men died at an average age of 77 and the 31 gays at 52 years. Also es gab 31 Schwule in ganz Norwegen und die sind im Durchschnittsalter von 52 gestorben. Und das Beste ist echt, in Norway, women married to men died at an average age of 81 versus 56 for the 6 lesbians. 6 ganze Lesben hat er gefunden. Ja, das sagt schon viel darüber aus, also, was man darüber Norwegen sagen kann. Ja. Ja. Sexuelle Mitbürger. Vor allem nicht die Frauen, da seid ihr sowieso in der Minderzahl. Es gibt nur gar keine Szene. Ja, also überhaupt Skandinavien und Homos, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja so, als würde der Vatikan irgendwann nach in die USA verlegt werden. Oder nach Frankreich. Das war ein guter Vergleich. Ja, und dann steht da noch lauter ganz, ganz schlimmes Zeug, unter anderem praktisch alle Homos nehmen Rauschgifte. Und was dazu gemeint ist, ist... Messwein, oder? Wie bitte? Messwein? Ja, ja, das auch wahrscheinlich. Weihrauch. Das ist auf vielen Oblaten LSD ist. Wurde nachgewiesen. Von dir. Ist Oblaten. Neulich habe ich ein ganz tolles Wort dafür gehört. Na, Christi? It's Jesus Paper. Jesus Chips. Genau. Jesus Pappe. Lecker. Oh, hätte ich jetzt gern Oblaten. Hätte ich alles nur diese ekligen Gummibärchen. Könnte ich Makronen machen. Ja, ich bin unser Hörer, der uns geschickt. Nee, das war ich, du Wurst. Das hat ja ein Hörer, der das ist sehr random, dieses Gericht. Kokosmakrone mit Oblate. Ja, warum liegt das auf Oblaten? Er hat uns angeboten, uns die Gummibärchen zu schicken, aber wir haben ihn noch nicht geantwortet. Weil wir es ist erst einen Monat her. Die sind immer alle so groß mit dem Mund, aber wenn es dann um Taten geht, dann passiert nichts, weil wir nichts tun. Ja, gemein ist das. Wir hassen euch. Also, jetzt brauchst du die nicht mehr schicken, es ist schon zu spät. Ja, ihr merkt es ja nicht, weil ich immer den Flatter-Account leer mache. Aber wir sind schon Flatter 10 Millionär. Wir haben schon fast 10 Euro. 30 oder 40 Euro schon. Wirklich? Hm? Apropos, da kann ich dann vielleicht noch weiter off-topic bleiben. Ich habe verkauft unsere schöne, schlimme Augenkiste über eBay und ich wollte mich nochmal sehr herzlich bedanken, weil die ist über 5,50 Euro weggegangen, aber die Person, die das gekauft hat, Doris von eBay, hat mir 20 Euro überwiesen für diese schöne Kiste, weil sie meinte, 5 Euro sei zu wenig. Und damit hat sie den teuersten Ursprungsnamen jetzt gekauft, weil sie wollte einen Ursprungsnamen haben. Und das ist also der erste, der jetzt hier verkauft wurde bei Humoralpathologie. Das machen wir jetzt immer so, oder? Der erste eBay-Ursprungsname. Also ein super First, aber dafür auch der einzige Ursprungsname dieser Folge. Jetzt also zu unserer beliebten Kategorie Ursprungsnamen. Und zwar für Doris aus eBay. Und eBay gibt es den Ursprungsnamen Lidoscha. Nicht schlecht. Das ist einer der besseren Ursprungsnamen. Ich will sagen, einer der besten. Ich würde fast sagen, der allerbeste Ursprungsname. Ja. Da hat wohl das Universum gemerkt, dass sie sich auch echt Mühe gegeben hat, um einen zu bekommen. Mhm. Ja. Warst du schon fertig mit dem Artikel? Nee, eigentlich nicht. Jetzt geht die Klammer wieder zu. Nee, die wird doch nie zugemacht bei uns, weißt du doch. Klammer auf. Klammer auf, genau. Eckige Klammer auf. Also, jetzt habe ich noch ein bisschen was zu Kreuznet an sich rausgesucht. Das gibt es seit 2004. Und der Server steht in Kanada und die Seite ist aber in den Bahamas registriert. Deswegen kann man nicht so genau sagen, wer das ist. Und das ist auch anonym. Das ist eigentlich das große Problem. Sonst hätte der Verfassungsschutz die Seite schon längst runtergemacht. Der Verfassungsschutz... Ja. Du Arsch. Der Verfassungsschutz. Die sind so doof. We hate you. Also der Verfassungsschutz hat die Seite sowieso als Grundgesetz. In diesem Schweinerei bestehe ich auf mein Grundgesetz. Schweinehaufen. Das fängt schon gut an mit Verfassungsschutz. Oh, oh, oh. Jetzt für iOS Bad Piggies von den Machern von Angry Bird. Ja. 99 Cent. Ich kann es empfehlen. Hast du schon ich kann empfehlen Homo-Schweinehaufen. In der Bundesliga. In Norwegen. Ja. Also grundgesetzwidrig. Und der Grund dafür ist, dass... Oh, Leute. Das ist der erste Paragraph im Grundgesetz. Die Nase des Schweines ist unantastbar. Ich weiß ja. Bitte keine Stecker mehr von so Nase. Ich frage mich, warum ich noch nie im Leben das Wort Grundgesetz gehört habe. Das liegt so nah. Das gibt es mit Sicherheit schon. Ich wette, es gibt so ein ganzes Buch von Ulrich Stein. Ja, ja. Ja, wieder Copy-Paste von seinen anderen Büchern, die Bilder durchgebracht. Der deutsche Verfassungsschutz stufte die Website als grundgesetzwidrig ein. Der Grund dafür ist, dass die Inhalte rechtsextrem, antisemitisch, antimuslimisch und homosexuell feindlich bis diffamierend gegenüber sind. Also alles. Sicher, ob wir da irgendwelche positiven Beiträge haben auf der Seite. Oder ob das immer so. Nee, es ist alles nur Hate. Alles Hate. Schreiben auch gute Artikel, also positive, über zum Beispiel Priester, die Kinder misshandelt haben, aber wo zum Glück rauskam, dass sie unschuldig sind. Ja, und wenn es wahr gewesen wäre, dann wären es auch. Wäre das nicht Pädophilie, sondern dann wäre das einfach ein Homo-Verbrechen gewesen. Genau. Hat sie als Homo-Verbrecher. Ja, von den Kindern. Diese Kinder. Ja, also du siehst, wie diese 12-Jährigen manchmal aussehen. Also. Jungs. Die betteln darum. Das muss man schon sagen. Ja. Also die Wahrheit wird man wohl noch aussprechen dürfen in diesem Land. Ich distanziere mich davon, von allem, was vorher gesagt wurde. Auch vom Grundgesetz. Davon nicht, nein. Das war super. Jetzt ist nicht mehr lustig. Okay, nein. Okay, es handelt sich hierbei, wie gesagt, nicht um eine öffentlich-kirchliche Seite. Und in Radio Vatikan, das ist die Stimme des Papstes und der Weltkirche, wurde sich davon distanziert. Und die Deutsche Bischofskonferenz, ich rede heute nur Scheiße, hat Kreuznett, Zitat, den Kampf angesagt. Zitat Ende. Da gab es ganz viel Presse darum und auf welt.de... Von der Zeitung Die Welt. Ich dachte, die ist sehr gut. Mhm. Da gab es einen kurzen Artikel, da ging es darum, dass eine Strafanzeige gegen Kreuznetz. Nett. Kreuznetz. Ah, Mann, ich sag heute nur Unsinn. Ja, und zwar vom Lesben- und Schwulenverband Deutschlands. Da war der Dirkbach auch Mitglied. Die haben Anzeige erstattet gegen Kreuznetz. Und zwar, hier steht auch in dem Artikel, in dem es um die Homohelle geht. Er war Mitglied des antichristlichen Hasservereins Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Also frag mich mal, wie die Homohölle aussieht, aber es ist einfach so ein Stadion. Lauter Ärsche sind da unten. Lauter Ärsche. 72 Jungfrauen. Junge Männer. Achso, dann müssen sie mit Frauen schlafen, obwohl sie das gar nicht. Sowas Ekliges, ja. Sind da dann auch die ganzen Moslems? Ist das das Gleiche? Nirgendwo sind Kissen. Und keine darf Schnurrbart tragen. Was? Und Fliegen sind auch verboten. Ich glaube eher, in der Homo-Hölle ist jeder Fußballprofi. Genau. Nee, es gibt nur so, also Musik ist nur so Fußball-Fan-CDs. Oder die Hörner. Und die Hörner. Das wäre gut. Ja. Aber Musik und Fußball fällt mir ein, das ist ja, es kam auch noch so, das hat Tim mal getwittert vor ein paar Tagen, dass es halt einen Artikel gab bei Fokus, ein Kommentar, wo einer immer gesagt hat, dass die Schwulen doch bitte nicht auch noch jetzt den Fußball kaputt machen sollen mit ihren... weil sie sonst alles zerstört haben. Weil in Deutschland leben sie ja schon ziemlich frei und da wurde immer gepocht auf das temporäre Menschenrecht, dass man im Fußballstadion hat, sich scheiße zu benehmen zu und dass das man den Männern nicht kaputt machen soll. Und dann habe ich gemerkt, es ist ja auch im Moment die Zeit der Bierfeste in Deutschland und da gibt es anscheinend auch dieses temporäre Menschenrecht, sich in Nachtbussen scheiße zu verhalten. Mhm. Und durfte viele Fahrten mit den Bussen in letzter Zeit erleben. Wo so Leute, also da sind ja immer nur so Mädels mit so Dirndl, die so BDM-Frisur haben. Halt so diese Typen mit den Lederhosen und den karierten Hemden. Und die schaffen aber irgendwie eine schöne Waage irgendwie zu treffen bei ihren Liedern, die singen so zwischen ausländerfeindlich, frauenfeindlich und schwulenfeindlich. Das finde ich irgendwie dann doch ganz erfrischend. Equal Opportunity Hate. Da sagt keiner was gegen, weil das anscheinend hier alle Leute einfach nur tolerieren, weil das... Weil es ist ja Bierzeit jetzt, ja. Jahreszeit, ne? Das war doch beim Oktoberfest sicher auch so, Henning, oder? Ja, also ich war in München beim Oktoberfest und da habe ich auch die Abgründe der Menschlichkeit, der Menschen beobachtet. Ja, beides eigentlich. So, Leute, die rummachen, während neben ihnen einer kotzt. Oder das ist wie Caligula. Ja, das ist wie bei Caligula. Wie beim Abi. Und überall liegen Leute auf der Straße und warten auf den Notarzt, weil sie zu viel getrunken haben. Ja, zum Glück gibt's in alle gefährlichen Drogen verboten in Deutschland, die dazu führen könnten, dass man auf den Notarzt warten muss, auf einem Volksfest. Aber ich fand das gut, dass du dir erzählt hast, dass es wirklich einen Hügel beim Oktoberfest anscheinend gibt, wo man hingeht zum Kotzen, auf Klo gehen und rummachen. Ja, den gibt's. Heißt der Hügel für alles, oder? Nee, der heißt Sekt-Kaviar-Party-Hügel. Oh. Ja, so, weiter zu Kreuznett, oder bis fertig? Ja, zu Kreuznett. Ah, das war interessant, Becker. Da kann ich aber noch eine kleine Sache dazu erzählen, völlig unrecherchiert, nur aus meinen Erinnerungen. Das ja, nämlich, aber dann ist es doch erst recht recherchiert. Ja, das stimmt. Du hast in deinem Gehirn gesucht danach. Ich war auf Recherche, du temps per du, weil ich mit euch allen schon... per Du bin. Und ich habe gelesen, dass über Umwege die katholische Kirche gar nicht so weit entfernt ist von Kreuznet. Weil es gibt so, es gibt ja auch so welche, die so die Jugend Gott näher bringen wollen, die dann auch so Vereine machen, die sagen dann nichts gegen Schwule meistens, aber sind halt ansonsten auch so sektenähnlich organisiert, bisschen. Und halt katholische Vereine, die werden dann so vom Bischof gefördert und sowas. Und die Leute, die dann da Mitglied sind, veröffentlichen dann manchmal so Artikel auf Kreuznet oder so um die Ecke, so dass die einen anderen einladen, dem Geld geben und der veröffentlicht dann einen Artikel auf Kreuznet zu einem Thema, worum es ging und sowas. Und insofern eine gewisse Zusammenspiel gibt es da schon. Ja, ich habe gelesen, dass zum Teil Sachen auf Cutnet erscheinen und das ist ja eine, also eine von der Kirche auch anerkannte und gewünschte sogar Seite. Ja. Und dass davon Leute zum Teil die Sachen doppelt veröffentlichen. Auf Cutnet, damit es halt offiziell ist, und auf Kreuznet. Ja. Und einer hat sich, ich weiß gar nicht, wer das war, der hat sich dann verteidigt und gemeint so, das ist eine Plattform, die er gerne nutzen möchte und so. Ja, und halt so, das ist ja egal. Das, was man geschrieben hat, hat ja dieselbe Aussage und so weiter. Also ich finde, das alles klingt ziemlich nach Verschwörungstheorie, was du da gerade erzählt hast. Ja, das müssen wir jetzt auch alles rausschneiden, weil das genügt nicht den journalistischen Standards. Ich habe mich gerade erinnert, dass ich mit 80% Wahrscheinlichkeit das bei Telepolis gelesen habe. Also das ist das höchste Level an Recherche, was wir jemals gemacht haben für den Podcast. Na du. Zu 80%. Zu 80%, ja. Ich kann jetzt nicht nachschauen. Aber vielleicht, ja, da fällt mir was Gutes dazu ein, sind die Leute, die Kreuznet machen, einfach unter einem riesigen Zelt von Nudelteich versteckt. Weil Gott kann ja nicht durch Nudelteich gucken, wie jeder weiß, der hier in Süddeutschland wohnt und mal Maultaschen gegessen hat. Ja. Das könnte sein. Das ist plausibel. Ja, ne? Finde ich auch. Nudelteich. Ja, ruf mal schnell die Mythbusters an. Mythbusters. Oder hier die in Cape Cod. Bevor die in Deutschland heißen Sciencebusters. Ach, das sind andere. Man kann Sekte nicht ohne Sekt buchstabieren. So. Verstehe, heißen Jamie und Oliver sind die Mythbusters. Jamie und Oliver, ja. Ja. Die kochen immer Walrösser. Aber Themenwechsel. Heute Morgen habe ich mir, wie viele Leute auch, ein Frühstücksei gekocht und hatte Eier aus Freilandhaltung und habe mich gefragt, warum gibt es noch keine Eier aus Eilandhaltung? Das wäre auch sehr schön. Nur Hühner auf Inseln halten würde. Ja, willkommen bei der neuen Folge von Klimbim. Draußen wird ein Kind umgebracht, aber the show must go on. Ja. Ja, was haben wir noch für Themen heute? Wunderschönes. Ich sehe eine Sache mit sehr großen Buchstaben. Die ist wichtig. Eine dann. Sache, die ich nicht sehen kann. Ich also habe noch eine Sache in meinem Computer drinnen. Ich werde sie nachher befreien. Ist das zufällig ein Traum? Es ist zufällig ein Traum. Yay. Das kommt ja am Ende. Ja. Das sind die Träume. Also ich habe hier noch was vorlesen, was ich auf meinem Zettel stehen habe, worüber wir alles nicht sprechen müssen. Zum Beispiel Jahreszeiten in Deutschland nur 2, Mancherie und Spargel. Sehr gut. Ja, auf deinem doofen Cocktail hier stehen Hitlers Cousin, den Henning letztens im Traum erfunden hat. Was? Bitte erzähl uns mehr dazu. Ja, also ich habe ein Cocktailrezept erträumt. Du bist ja jetzt nämlich Bartender und tendest ja, Bars. Ja, genau. Das darf niemand wissen. Die Leute wissen schon zu viel über mich. Schlosscafé Tübingen. Ja, auf jeden Fall habe ich von der Arbeit geträumt. Das war ein ganz furchtbarer Traum. Weil so wie ganz, auch, wenn du normal arbeitest? Genau, weil sich irgendwie hat sich der Ort die ganze Zeit verändert. Wir hatten auf einmal einen ganz großen Garten, den es nicht gibt. Und überall waren Leute und die haben Sachen bestellt, die ich nicht kannte. Und ja, einer davon, ein Getränk davon war Hitlers Cousin. Ein Cocktail, der basiert hauptsächlich auf Ingwer oder Rettich. Das kann ich in meinem Traum nicht mehr so gut erkennen. Also irgendeine Wurzel. Genau, und dann bin ich aufgewacht. Also. Also ein hauptsächlich Ingwer- oder Rettich-basierter Cocktail, das war's. Genau. Und ein paar Tage später habe ich nochmal von einem Cocktail geträumt, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Ein bisschen wie der Plot von Explorers mit River Phoenix, wo der träumt von einem Computerchip und dann kann er damit in Space. Und die Aliens sind synchronisiert von Otto Walkes und machen die ganze Zeit so Hula Hiti. Ja, und das ist ungefähr derselbe Plot. Also vielleicht kommen sie jetzt auch in Space. Sind die denn visualisiert als Ottifanten? Nein, die sind visualisiert als Gummimonster. Also Ottifan. Ja. Ottifanten sind scheiße. Otto ist scheiße. Was? Aber der Arme macht jetzt eine Trennung durch. Was? Von wem? Von so irgendeinem Model bestimmt wieder. Eine Schauspielerin irgendwie. Ja. Die ist auch ungefähr 30 Jahre jünger als er. Mhm. Ja, wer es kann. Hat er verdient. Mit Geld. Nee, mit Bauchrednerei. Alle Sketche mit Bauchrednerei sind grundsätzlich gut. Ich glaube, ich war vor 10 Jahren oder so mal auf einem Otto-Konzert. Oder wie nennt man das denn? Auftritt. Otto war da. Sagen Otto war da. Auf einem Otto war da. Das war nicht lustig. Hat er nicht so gemacht. So. Doch, der hat so alles, diese ganzen alten Sachen da rausgegangen, die nicht mehr lustig sind. Hat er denn eine Schirmmütze aufgehabt und hat noch eine Ukulele gespielt? Ja, und irgendwann kam ein Ottifant rein. Und hat gepupst und ist wieder gegangen. Und dann wusste ich, ne. Das klingt genau wie Two and a Half Men, nur dass da ein kleines Kind reinkommt und das macht. Ja. Ja. Sollen wir noch ein richtiges Thema machen? Ich habe jetzt noch, uns hat der Ralf geschrieben auf Facebook. Habt ihr welcher Ralf? Ralf N aus K? Ralf aus Facebook. Okay. Hat uns aufmerksam gemacht auf den Energieoptimierer Kron-Sestor K9 gegen Alzheimer, den er in einer Live-Präsentation anscheinend gesehen hat. Und ich meine, das habe ich so halb vorbereitet. Aber vielleicht ist das so langweilig, weil das so ist wie früher, wie unsere alten Folgen, als wir Themen hatten. Wir hören dir halb zu. Dass wir da nicht durchkommen durch das Thema. Ist das so wie hier wie hieß das Ding, wo du mal weg musstest, weil wir verklagt worden sind? Vostok Maximus. Vostok Maximus. Also ich denke, nachdem ich das präsentiert habe, werden wir ungefähr alle eine klare Vorstellung davon haben, was das ist. Okay. Also, es fängt an mit der Seite. Man kann das nachlesen auf kopfversagen.info. Jetzt wirklich? Ja. Ja, und da ist eine Publikation von Albert Tomschi, der seinerseits auch Vorsitzender ist von irgendeinem Ding in Österreich, wo ich mir den Namen vorhin noch merken konnte, jetzt nicht mehr. Und der ist tätig als Forscher, Energetiker und Mentalist. Ist der Mentalist? Also ich weiß, dass seine Familie von Red John... Nein, ich weiß es nicht. Hast du nicht Mentalist gesehen? Nein, never. Man kann das schön... Es war ganz gut. Jetzt ist es wieder gut. Zwischendurch war es voll mega lame. Okay. Wir über Dexter reden. Nein. Wir können nur über Sliders reden. Sliders und Lex the Dark Zone und Outer Limits. Ja. Das sind die Serien, über die wir reden. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass Jonathan Rhys Davies hat Sliders gehasst. Das möchte ich auch hier anbringen. Der Gimli gespielt. Ja, genau, der auch in Sliders mitgespielt hat. Der Gimli und... Nein, das ist Jonathan Rhys Meyers. Ja. War das der aus Hackers? Nein, das ist einer, der so ähnlich aussieht wie der aus Hackers. Denn das ist der zum Beispiel in Velvet Goldmine den David Bowie gespielt hat, den man nicht David Bowie nennen darf, weil David Bowie gesagt hat, ich will nicht, dass der David Bowie heißt. Christian Bale. Nein, der hat Iggy Pop gespielt. Nein, der hat einen anderen gespielt. Jonathan Rhys Meyers ist doch der aus Die Tudors. Ja, der aus Kick It Like Beckham. Bandit Like Beckham, ja. Für unsere internationalen Hörer. Null. Ja, Arschlecht. Und haben Iggy Pop und David Bowie nicht zusammen in einer WG in Berlin gelebt? Nein, in Köln. In Köln. Na, David Bowie hat in Berlin gelebt. Das habe ich doch in die Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen. Der hat nämlich da auf einer Bühne gelebt und die ganze Zeit gesungen. Und dann ist immer Christiane F. vorbei. Ja. Genau, und danach hat sie Koks genommen. Hm. Was die Musik durchaus nicht besser gemacht hat. Der Fakten-Podcast. Ich weiß, ich bin heute ein großer David Bowie-Fan, aber als wir damals Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen haben in der 10. Klasse in Religion, war ich angewidert von David Bowie. Richtig angewidert. Macht der Film das extra oder ist das nur so meine Erinnerung? Also ich fand den cool, weil ich ihn in Reise ins Labyrinth gesehen habe. Weil er diese engen Hosen hat. Oh Gott, das hat mich ausgegrossed. Aber los auf, die Homo-Hölle wartet. Das ist ein gutes Grundrecht, das zu sagen. Diese Ferkeleien. Jetzt ist wieder lustig. Ja, das ist der erste Artikel des Grundgesetzes, dass man Ferkeleien erwünscht und erlaubt. Okay, zurück zu Karma. Über Karma gehen wir jetzt zurück zu der Energieoptimierung und zum Konzessor K9. Auf dieser Seite... Wie heißt die Seite nochmal? Kopfversagen. Punkt Info, ja. Kopfversagen. Die ist so aufgebaut, man liest immer nach unten und da ist eine Wand von Text und dann kann man auf Weiterlesen klicken, dann kommt noch mehr Text. Und dann, wenn man unten ist, dann kommt man auf... Wird ein Futter mit noch mehr Text. Nein, dann kann man so lesen, K9 kann man so einfach einen Menüpunkt in der Navigation nach rechts rutschen und dann liest man da nochmal sich nach unten durch. Ja. Und die erste Seite ist eigentlich ganz gut, da geht es um die bekannten Symptome in Anführungszeichen über Demenz und dann sind einfach nur eigentlich so allgemeine Erkenntnisse zu Alzheimer, dass man das eigentlich erst nach einer Obduktion so richtig feststellen kann und dass es nur die Ausnahme gibt, dass wenn es genetisch bedingt ist, dass man das schon vorher diagnostizieren kann und das sind eigentlich alles so ernsthafte Erkenntnisse über Alzheimer. Und dann noch am Ende so ein Ausblick, was können Demenz- und Alzheimer-Patienten in den nächsten Jahren erwarten? So wie es jetzt aussieht, kann noch niemand sagen, ob und wann die Pharmakonzerne ein Verfahren zur Früherkennung von Alzheimer und Medikamente für die Therapien bereitstellen. James Franco können. Hat es doch schon gemacht. James Franco. Achso, ja, im Planet der Affen. Ja. Ja. Was hat er da in Medikament gegen Preis? Alzheimer? Ja. Preis? Ja. Prevolution. Prevolution. So ein bescheuerter Untertitel. Das Problem ist halt, wir wissen nicht, ob die Pharmakonzerne was machen können und den Patienten... Vielleicht vergessen sie es noch. Es gibt viele unheilbare Krankheiten, für die man eine Lösung braucht. Die Zeit ist reif für eine absolut neue Technologie. Es müsste aber etwas sein, wo man weitgehend ohne OPs, ohne chemische Keulen auskommen, etwas, das man risikolos auch noch in inoperablen bzw. schwer therapierbaren Bereichen mit gutem Erfolg einsetzen kann, wo auch im schlimmsten Fall nichts passieren kann, außer dass nichts passiert. Wir reden von Therapien mit Energien. Und damit geht's dann los, also nach einer ganzen Wand von Text. Das ist, da fängt dann der Bullshit an, sozusagen. Ich mag aber die Anforderungen an dieses Medikament. Ja. Das ist so. Es soll einfach nur die Krankheit heilen, ganz schnell und ganz günstig. Und es soll einem nichts passieren dabei. Ja, und auch wenn man nicht operieren kann, soll man damit operieren können. Also operieren im Sinne von umgehen. Dann, jetzt geht man bei den Ursachen, wird jetzt die Frage gestellt, ob man da von den falschen Voraussetzungen bei Alzheimer ausgeht. Wenn international seit Jahrzehnten geforscht wird, sollte es, wenn man den richtigen Weg geht, doch irgendwann auch brauchbare Resultate geben. Mhm. Und für erfolgreiche Therapien braucht man eher verlässliche Diagnosen. Und Symptome bekämpfen ist auf lange Sicht gesehen nur zu wenig. Allerdings steht hier, Symptome bekämpfen ist auf Sicht gesehen zu wenig. Ich frage mich, wer ist aus Österreich? Eigentlich ist das ganz gut geschrieben. Ist das österreichisch? Ich weiß Sicht nicht. Gesehen oder sagt man das auch in einigen Teilen? Steht da auch immer, das kostet 20 €? Auch wie in Österreich. Auf jeden Fall ist das alles denen zu wenig von Para Energy. Hast du nichts zu sagen. Und deswegen schreiben die jetzt, wir von Para Energy haben aufgehört, mit konventionellen Methoden nach Ursachen zu forschen. Es gibt so viele Fragen, die man vermutlich ohnehin nie beantworten kann. Das ist eigentlich ein guter Forschungsansatz. Ja. Vermutlich wird man diese Fragen nie beantworten können, deswegen hören wir jetzt auf. Also versuchen wir es gar nicht erst. Nee. Denn bei uns allen tickt die Uhr, denn man verpasste uns bereits von der Geburt an ein Ablaufdatum. Das ist sozusagen unser Tod. Und dann wird gesagt, dass man eigentlich bis zu diesem Ablaufdatum lebt, aber dass Krankheiten uns davor schon umbringen können, wie Alzheimer und so weiter. Mhm. Und dass das aber eigentlich nicht stimmt, weil man muss diese Krankheiten finden und wenn man das beseitigt, dann stirbt man erst zu dem Ablaufdatum. Und das liegt... Was ist da jetzt die Erkenntnis bisher? Nein, ist das eine Philip K. Dick-Story? Was dieses Ablaufdatum ist, das ist, macht die Seele. Und das steht dieses Ablaufdatum und die Krankheiten, ist es, wenn man eine Packung Joghurt aufmacht und wieder zumacht und dann verdirbt sie aber ganz schnell, bevor es nicht mehr... So kann man sich das auch vorstellen, mit Sicherheit. Das steht hier zwar nicht, aber ich denke, man kann sich das genauso vorstellen. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, also wenn man jetzt den Falschen aus seinem inneren Joghurtbecher löffeln lässt, dann ist man vielleicht schon stark mit irgendwas infiziert. Das klang nicht so gut. Nein. Also, wir betrachten die Seele als den Ausgangspunkt unseres Lebens, sagen die. Und sie ist die Energiezentrale und beinhaltet unsere Datenbank. Was denn so, SQLite oder Postgres? MySQL? Schon MySQL. Okay. Oder Typo. Typo 3. FileMaker. Nee, und jetzt sagt er, ich musste erst so alt werden, wie ich heute bin, um zu erkennen, dass die Seele irgendwann fehlerhaft wirkt und den eigenen Körper angreift und unzureichend versorgt. Als Forscher macht man sich natürlich Gedanken, wie man solche Defekte beheben kann. Es war uns klar, dass die Seele der Schlüssel zu allem ist. Ohne sie geht vermutlich gar nicht. Vermutlich. Es war uns klar, aber es geht vermutlich nichts. Das ist die ganze Zeit immer schön so formuliert. Für alle, die es genau wissen möchten, wir fanden im Körper eine feinstoffliche Energiewolke. Eine Matrix, in Klammern Fragezeichen, die, wie wir jetzt wissen, zweifelsfrei unsere Seele ist. Wie haben die gefunden? Vermutlich 2-2. Die Seele zu finden war einfacher als wir dachten, aber zu wenig, denn wir brauchten auch einen Zugriff auf die Datenbank. Ja, ja, also das sind schon mal 3 Nobelpreise right there. Ja, das werden so die viel, Seele. Aber den so Apache Webserver der Seele. Die finden so viel, dass sie die Seele gefunden haben, ist gar nicht mehr so wichtig im Ende, weil das ist nur so, was die gemacht haben, um das alles zu heilen. Es genügt nicht nur, die Ursachen von Alzheimer und unheilbaren Krankheiten zu finden. Die Schlüsselfrage ist und bleibt, wie kann man solche Krankheiten heilen? Das geplante Vorhaben war mit Abstand das schwierigste Unterfangen, an dem Menschen je gearbeitet hat. In Österreich. Ja, nimm das, Mondlandung. Und da mussten nämlich Werkzeuge entwickelt werden, um die Seele zu öffnen. In Anführungsstrichen. Sind das Werkzeuge aus Energie? So feinstoffliche Werkzeuge, die niemand sieht? Ich glaube, dass die Werkzeuge sind eher so der Energieoptimierer Kronzessor. Aber das kommt jetzt, nämlich wir wissen bis heute noch nicht genau, wie uns das überhaupt gelungen ist. Nachdem wir wieder einmal vor einer geistigen Mauer standen, baute sich auf einmal ein Wissen auf. Das ist ja toll, dass sie nicht mehr wissen, wie es geht, weil dann kann man das auch nicht mehr reproduzieren. Nein, und dann haben die das komplett... Es steht hier doch, die standen vor einer geistigen Mauer und es baute sich auf einmal ein Wissen auf. Mit dem alles viel leichter ging. Die geistige Mauer vor Wissen. Baut sich das vor der Mauer auf oder hinter der Mauer? Das ist auf jeden Fall... Ich glaube, die reißen einfach die Mauer ein. Ja, ich glaube auch die Mauer der... Es wird keine geistige Mauer geben. Wir haben nicht die Absicht, eine geistige Mauer zu bauen. Niemand hat die Absicht, eine geistige Mauer zu... Das ist eine Österreich-Impression, nicht vor Wissen. Das war mein generischer Akzent. Das klang wie letzte Folge. Später spekulierten wir, ob unsere Forschung vielleicht vom Kollektiv gefördert wurde, denn was wir erarbeitet haben, übertraf alle unsere Erwartungen. Wir nannten diesen neu entwickelten Prototyp Kronzessor K9, genau. Warum denn K9? Hat der was mit Hunden? Der Hunde zu tun? Das ist ein Polizeihund. Das ist so ein medialer Hund. Wir wissen noch nicht, ob es K9. Jetzt gefällt mir das. Jetzt kommt dieser Kronzessor, wird mit so einer großen H1 mitten Überschrift vorgestellt. Und jetzt kommt die erste Anmerkung zum Kronzessor K9, ist erstmal eine Einschränkung. Denn die sagen als erstes, wir wissen noch nicht, ob es K9 auch noch in der fernen Zukunft gibt. Aber der Kronzessor ist auf jeden Fall eine zukunftstaugliche Technologie, die Hoffnung macht. Hä? Was heißt das? Wir wissen nicht, ob es in der Zukunft gibt. Verschwindet. Vor allem, wenn das alles erfunden ist, macht man dann erstmal diese Einschränkung. Ja. Was ist ein Energieoptimierer? Mit einfachen Worten, der Kronzessor ist eigentlich nur ein Werkzeug, das sich selbst weiterentwickeln kann. Es ist im weitesten Sinne sowas Ähnliches wie ein sprachgesteuerter Ganzkörperscanner. Im weitesten Sinne. Und es besticht es an einen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. So, man könnte hinter jedem Satz, den du sagst, könnte man sagen, irgendwie, sagte Ali. Wie kann man den Ganzkörperscanner vielseitig einsetzen? Also neben Ganzkörperscan. Vielleicht hilft er dir beim Kochen, Putzen, vielleicht kann er für dich einkaufen gehen, vielleicht passt er auf deine Mama auf, die Alzheimer hat. Das wäre praktisch. Also man kann zum Beispiel so einsetzen, dass diese Technologie bei Diagnosen auf unterschiedliche Wahrnehmungsebenen einstellbar ist. Und dann wird noch gesagt am Ende, dass im Dezember 2011 eine Versuchsreihe und das Forschungsprojekt Kronzessor K9 erfolgreich abgeschlossen wurde. Wie schreibt man das jetzt? Kronzessor? K-R-O-N, also wie Kron. Wie Krone. Z-E-S-Z-O-R. Kronzessor. Was? Doch, so schreibt man das. Kronzessor. Kronzessor. Kronzessor? Okay, jetzt geht's weiter mit Auslösern. Die Dinge hinter den Dingen. Heute kann uns beim Thema Seele kaum noch etwas vom Stock herreißen. Was? Das ist mit Sicherheit hilfreich. Vom Stock? Stocker. Nach 4 Jahren Forschung gelang es uns, ein Informationsfeld zu öffnen und zu analysieren. Wir wissen jetzt, wie die Seele arbeitet und wie sie unsere Körper organisiert. Wir wissen auch, wodurch Krankheiten entstehen und was man gegen gesundheitliche Angriffe tun kann. Wir fanden nicht nur den Ursprung, sondern auch die programmierbaren Auslöser. Darum sind wir uns sicher, dass man den Ursprung für fast alle Krankheiten im selben Topf findet. Im selben Topf? Im selben Topf. Das klingt so weltbewegend und riesig. Wieso weiß das noch niemand? Ja, deswegen wird es ja im Internet auf Kopfkrank-Info oder wie das heißt. kopflos.de. Ja. Hirntod.de. Also wir wissen halt, dann sagen wir, dass wir alles über die Seele wissen, aber warum, wenn wir, ja, wenn die so funktioniert, warum können zum Beispiel Leute, die gut sind, ja, und Musterschüler sind, warum, ja, haben die zum Beispiel Depressionen und denen geht's schlecht? Und dann Leute, die, ja, Kriminelle sind und weiß nicht, Homo-Höllen, Anwärter. Ja. Warum geht's denen aber gut und die sind glücklich? Ja, woran liegt's? Weil die ihre dunkle Seite ausleben und das macht froh? Mir ist es widersprüchlich und es ist mit unserem Schulwissen nicht erklärbar. Ach so, ja, das ist natürlich viel sinniger. Mit deinem mechanistischen Weltbild. Also, und es wird vermutet aber von denen, dass diese dafür notwendigen Programme durch Fehlverhaltensmuster aktiviert werden. Also man merkt, es wird immer bescheuerter auf jeden Fall. Vielleicht ist die Seele auch einfach in PHP geschrieben. Kleiner Shoutout an meine Informatikfreunde. Und es gab halt so, und diese Fähigkeit der Selbstheilung gab es ja bei den meisten Menschen, dadurch, dass die Seele das gemacht hat. Ja. Aber das ist bei den meisten Menschen, sprich Seelen, verloren gegangen. Und was wir Seele nennen, ist ein biologischer, feinstofflicher Rechner, der, es ist leider noch nicht beweisbar, durch Elektrosmog defekt wird. Also es kommen jetzt so ganz viele Aussagen einfach hier, die so aneinandergereiht werden. Ich glaube, die haben sich viel zu viel Mühe gegeben. Die hätten einfach nur auch ein Zuckerkügelchen machen sollen, das verkaufen. Das ist viel zu viel Effort, wenn das eh alles ausgedacht ist. Ja, ziemlich. Und dann wird weiter so verglichen immer, dass heute ohne Computer nichts mehr geht und genauso kann man sich das auch mit Seelen vorstellen. Zum Beispiel, ohne Seelen geht nichts. Ja, ja, das ist halt zum Beispiel, wenn man einen Computer kaputt geht oder zu viel Schadstoffsoftware drauf ist, dann kauft man sich einen neuen. Nur bei der Seele hat man ein Problem. Weil man keine neue kaufen kann. Einfach eine neue kaufen. Und dann wird da gefragt, wenn wir uns unser Karma selbst aussuchen würden, würden wir überhaupt so ein Karma annehmen, wo schlimme Krankheiten jetzt zum Beispiel schon vorprogrammiert sind? Was halt die Seele macht? Nicht. Und dann sagt er, pardon, wenn ich das so sage, Seelen tun das. Sie würden für eine Chance, sich weiterzuentwickeln, so ziemlich alles tun. Und deswegen kriegen wir diese Krankheiten. Hä? Das habe ich nicht verstanden. Ja, dass die sich halt, die suchen sich halt so Karma raus, wo die, das zwar neu ist, aber es hat Krankheiten. Die Seelen. Ja, die Seelen, unsere Seelen. Ist es was anderes als wir, unsere Seelen? Ich verstehe es nicht so richtig, aber hier kommt jetzt, wie ist unsere Seele eigentlich aufgebaut? Ah. Vielleicht verstehen wir dann was. Da steht, sie ist aufgebaut wie ein einfacher Rechner, der sich weiterentwickeln kann. Es gibt keine schnellen Zugriffsmöglichkeiten, es gibt nur wenige Programme. Der Speicher, ja, die Speicher sind überwiegend Facebook in den Extremitäten angelegt. Eine Erklärung für Phantomschmerzen nach Amputationen ist das. Ach so, okay. Darum sind auch alle Kontergan-Kinder so dumm. Ja, und es gibt kaum Zugriffsfenster, um Reparaturen vorzunehmen. Also das ist so ähnlich wie bei Apple und Mac. Ja. Anlagen und Muster werden unlöschbar gespeichert in der Seele. Was wird gespeichert? Anlagen und Muster. Anlagen. Was für Anlagen? Ja, so Anlagen. A und B. Okay. Und Lebenslauf. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Für alle, die mehr wissen möchten, interessant ist, dass... Nee. Nein, aber ja. Ja, es gibt auf jeden Fall ein Informationsfeld der Seele und darin befinden sich Daten, die wie jetzt auch die menschliche Struktur auszusehen hat. Bei Verletzungen oder Krankheiten greift die Seele auf das Informationsfeld zu, um den Heilungsprozess anzuregen. Man spricht von den Selbstheilungskräften des Körpers, kennen wir alle. Und das ist jetzt so abgeschrieben von den morphogenetischen Feldern oder wie? Also ungefähr. Und wenn das halt nicht mehr möglich ist, dass wir auf dieses Informationsfeld zugreifen, dann sprechen wir von einer Selbstheilungsblockade. Wer spricht? Die? Ja, wir alle. Ach so. Also ich auch. Ja. Das Kollektiv. Was kann man dann tun, wenn nichts mehr geht? Man sollte nicht auf Sterben warten, sondern kämpfen und alles versuchen, um wieder gesund zu werden. Ganz ohne Umdenken wird es aber schwierig werden. Aber mit etwas Glück schafft es mit K9 sogar ein Unbelehrbarer. Übrigens, in der Datenbank der Seele kann man alles über die Vorleben nachlesen, aber auch über Themen wie Erbanlagen, Krankheiten, Entwicklung, Beziehung und Schicksal etc. Und jetzt geht's weiter mit Resultaten. Und da wird einfach nur gesagt, dass der ganz gut geholfen hat. So. Was ist das überhaupt? Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Das ist doch der Ganzkörperscanner. Der Crohn-Zessor. Ja, aber wie schaut denn der aus? Ist das ein Gerät? Oder was es machen soll? Ja, ich meine, wir haben öfters mal so Produkte, wo ganz viel beschrieben wird. Ja, der hat so ein bisschen so ein Schaufel und dann topft der um. Und dann kann die Triebe ab. Ja, und dann kann die Seele eben nicht, dann wird die mit einem anderen Topf verknüpft, in dem keine Krankheiten geballt sind. Also das Problem ist jetzt, dass sie den gab prüfen, diesen Kronstester, und es wurde noch nicht alles geprüft. Man sagt zwar, in der Kürze liegt die Würze, aber in der kurzen Zeit, in der diese Technologie verfügbar ist, konnten noch nicht alles geprüft werden. Mit dem Kronstester K9 haben wir ein Hilfsmittel bekommen, das Diagnosen und Therapien auch bei Alzheimer erleichtert und mit dem man Kopferkrankungen bis ins hohe Alter mit gutem Erfolg bekämpfen kann. Aber man kann es noch nicht heilen. Ich glaube, die haben den Spruch, in der Kürze liegt die Würze, nicht verstanden. Die soll das nicht nur kurz prüfen, die soll dann kurz sagen, ob es klappt oder nicht. Ja, die haben halt das lange geprüft. Und das kann, was aber der Energieoptimierer kann, was andere Methoden nicht können, ist, dass der K9 die meisten Daten im günstigsten Fall bis zu 98%, die durch Gehirnerkrankungen wie Demenz, Alzheimer und Kopfverletzungen zerstört wurden, wieder rekonstruieren kann. Und der Rest, der ist nicht definierbar dabei, aber geht verloren. Aber 98%. 2% Rest-Alzheimer. 2% Alzheimer. Und damit hat er sozusagen der Alzheimer-Patient mit dem K9 bis zum Endstadium noch Chancen. Aber es wird auch noch gesagt, eine ärztliche Beurteilung wäre natürlich auch gut. Also ich glaube, ich warte auf den K10. Und das Mindeste, was wir erreichen können, ist eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität bei unheilbar Kranken. Meine Damen und Herren, damit wir uns nicht falsch verstehen, auch mit dem Konzessor K9 ist Alzheimer noch nicht heilbar, aber Besserungen bis 80% sind derzeit auch im fortgeschrittenen Stadium schon möglich. Ich dachte 98. Nee, aber hier 80. Ich habe 20% Also es ist dann auf einmal so geschrieben, als ob man das vorgetragen bekommt. Wie auf in einem Jahrmarkt. Und es kommt noch eine Seite, aber das Problem ist, was am Ende nicht kommt, ist, man kann auch so ein Kontaktformular ausfüllen und da kann man kostenlos ein Beratungsgespräch machen und sich als Versuchsperson anmelden. Mhm. Also es ist ein bisschen komisch, weil das ist, man weiß jetzt nicht, ob das der Versuch dann was kostet oder nicht, weil das Beratungsgespräch ist auf jeden Fall kostenlos. Also aber es wird nie halt das Gerät gezeigt, es wird nie gesagt, wie das funktioniert. Es wird immer nur darüber gesprochen. Es gibt auch keine Fotos oder sowas auf der Seite. Das ist gut. Also man kann es nicht bestellen und dann kommt es nach Hause Das ist so. Wahrscheinlich hat er das in seinen Keller gebaut. Das ist noch so wie George Clooney eine bestimmte Maschine in seinem Keller in Burn After Reading gebaut hat. Die PlayStation 4. Ja, genau. Ja, also es ist das Schlimmste an dieser ganzen Sache ist, dass man sich das so durchliest und am Ende kommt einfach nichts. Das sage ich jetzt einfach mal, bevor ich die letzte Seite auch noch vortrage. Okay. Es ist einfach nichts. Und ich will mal wissen, ob der Ralf vielleicht nochmal schreiben kann, was auf dieser Präsentation auf der Esoterikmesse in Österreich da präsentiert wurde, weil das irgendwie so das einfach nur eine lange Aneinanderreihung von Quatsch ist. Und am Ende ist nichts. Es ist noch nicht mal, dass man da irgendwo ganz viel Geld bezahlen kann. Ja. Google doch mal Konzessor. Wenn du Konzessor Google kommt null Treffer. Konzessor. Ein Konzessor. Gibt es noch andere Konzessoren? Der K1 bis K8. Mhm. Ja. Und dann sind außer der K2 und K11. Ich glaube, weil die halt vor dieser Wand waren und dann das Wissen in deren Köpfe gedroppt wurde, haben die direkt mit K9 angefangen. Das kann natürlich sein. Mhm. Wie bei meinem Partner. Vielleicht haben die auch davon geträumt. Cocktail-Style. Ich glaube, dass K1 bis K8 bei den Tierversuchen dann am Ende gescheitert sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Mudo der Mikrofonkonzessor ist. Im Zweifel schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass das ist der Grund, warum wir keine humoralpathologie-typischen Themen mehr machen. Weil das alles ganz komisch ist. Ja, ich meine, irgendwie sind die halt auch alle so ähnlich, diese Dinge. Ja. Das ist immer so irgendein Quatsch ausgedacht. Irgendwann fehlt auch die Unterschiede. Ich meine, manche haben ja so ihre Eigenart des Abdrehens, so der Landmann oder sowas. Und die kann man immer wieder lesen. Es ist immer wieder schön. Aber jetzt diese ganzen generischen, wir haben ein Produkt, das macht Energie, Doppelpunkt, sie werden gesund, hier 1000 Euro. Obwohl, hier gibt es noch nicht mal 1000 Euro. Das ist jetzt das interessante Detail. Das hat mich jetzt intrigued. Vielleicht ist das auch so virales Marketing für... Der hat auch auf seiner Seite hat er auch Fotos und Videos, wie er so Tische kippeln lässt. Also man sagt auch energetisch. Levitation, aber es ist nur so gekippelt. Und man hat auch Videos, aber die Videos konnte ich mit meinen beiden Browsern ohne ein komisches Plugin, das ich nicht kannte, zu installieren, nicht abspielen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Vielleicht war das Plugin der Konzessor K8. K8 bis 9. Wir bist ein Vergehen. Was, wenn man auf dem K2 sitzt und K11 schaut und sich den K9 bestellt? Und dann auf den K4 besteigt. Ohne Sauerstoffmaske. Ja, erzähl doch nochmal, wie war denn das, als du auf den Fuji geklettert bist? Mhm. Das war scheiße. Mit deinem Reinhold-Messner-Tee. Also wenn man einmal auf einem Berggipfel Schlange stehen möchte, dann kann man auf den Fuji steigen. Weil da darf man 3,5 Stunden warten, bis man auf den Gipfel darf. Wenn man wie viele Zehen sind hier nochmal abgefroren? Null. Aber es war schön, dass es da eine Schlange gab und Leute in dieser Schlange vor Erschöpfung zusammengebrochen sind und sich übergeben haben. Und das war aber wegen der dünnen Luft. Genau. Aber das war schon obendrauf. Das war schon obendrauf. Und das ist ja super, die sind echt Schlange gestanden, um oben einmal zu kotzen. Ja. So ungefähr, ja. Und nur Japaner regen sich da nicht auf. In Deutschland wäre sowas nicht möglich. Nee. So wie da geht man zum Kotzen Bierfest. Auf einen kleineren Hügel. Auf dem Oktoberfest. Ja, das klingt gut. Jetzt würde ich gerne von Henning noch was ganz anderes hören. Es ist wieder Zeit für Dr. Love. Es ist wieder Zeit. Hennings. Für Hennings Love Corner. Jetzt macht ihr alle schon. Ja, also ich habe mal wieder ein paar sehr schöne Kontaktanzeigen gefunden. Also dank Hendriks Hilfe. Der hat mich darauf hingewiesen. Und zwar sind diese diesmal von Naturkost. Natursekt.de. Nein. Nein, google das nicht. Das ist irgendwie die Internetseite. Oh! Das ist die Internetseite von. Nein! Scheiße. Geht nicht auf natursekt.de. Aber Pissen ist total geil. Steht das da? Ich glaube. Nein. Das müsste sowieso. Ne? Na. Okay, naturkost.de ist, glaube ich, die Internetseite von dem Magazin Schrot und Korn, was ihr aus eurem Biomarkt kennt. Ja. Oder gehst du nie in Biomarkt und kaufst du gebraute Cola oder Katzenfutter für 5 Euro die Dose. Oder so. Katzenfutter schmeckt mir schon nicht für 2 Euro die Dose. Wieso soll ich da 5 Euro für aus? 5 Euro die Dose kann ich sonst nur vom Babystrich. Kannst du rausschneiden? Nein, alles drin lassen. So. Der hat ja in den seinen Cola-Dosen seine Dopingspritzen weggepackt. Ja. Ja, enttäuschend ist das. Der Drogensumpf im Radsport. Wenn jetzt noch rauskommt, dass Michael Schumacher gedopt war, dann... Heißt das, dass Jan Ulrich jetzt eine Tour de France gewonnen hat? Ja, der hat jetzt ganz viele gewonnen. Der wird ganz viele gewonnen haben, auch und wenn er disqualifiziert und dann gewinnt er nach ihm. Nee, er ist ja schon des Dopings überführt, denn er kann nicht nochmal überführt werden, aber er ist nicht für diesen Zeitraum überführt worden. Und ich glaube, der das ist wie bei dem Film Double Jeopardy. Ja, es ist ja so, dass Armstrong ist glaube ich, siebenfacher Toursieger und von den Leuten, die vermutlich nachträglich diese Toursieger anerkannt bekommen, sind, glaube ich, 5 auch des Dopings überführt worden. Also es ist ein gutes System. Es ist gut, dass im Radsport wird aber anscheinend noch häufiger kontrolliert als im Fußball. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn die Sportart nochmal so richtig anfangen zu kontrollieren. Ja, aber es ist halt vielleicht ein bisschen ein Unterschied, ob man so 90 Minuten ein bisschen rennt, ein paar Pausen zwischendurch macht oder so 21 Tage hintereinander jeweils so 230 Kilometer den Berg rauf. Das stimmt schon. So mit 60 Stundenkilometern. Es ist gut, dass alle in diesem Raum genauso viele Tour de France-Titel haben, wie wir jetzt haben. Sehr schön. Weil ich einen Fahrradführerschein habe, habe ich wahrscheinlich mehr Erfolg auf dem Rad. Ja, ist gut, dass wir das. Aber wir haben noch einen Friedensnobelpreis. Ja, im Gegensatz zu Lance Armstrong. Wir sind ja jetzt Friedensnobelpreis. Ja. Und was? Ich applaudiere mir selbst. Ich habe auch viel für den Frieden getan. Man muss sich auch immer überlegen, ob das jetzt eine Auszeichnung oder eine Ermahnung ist. Ja, also ich glaube. Bei Obama hat es weder noch irgendwie Auswirkungen gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich den verdient habe, aber ich habe auf jeden Fall nicht gegen den Frieden gearbeitet. So viel weiß ich. Ich habe halt viel für die Völkerverständigung getan. So interkulturellen Austausch, wenn du verstehst, was ich meine. Oh, ich hab ganz viel Döner. Ja. Döner und Chinamann. Ich habe mich zurückgehalten, Bananen auf die Afrikaner zu werfen. Zug. Ja. Ja, ich werfe nur Bananen auf Oliver Kahn. Aber das denke ich auch, wenn man schon nicht mehr Bananen auf die schwarzen Spieler werfen kann. Wenn man gestern noch nicht mehr schwule Sau da war. Ja, was darf man dann noch? muss man sich darauf konzentrieren, den Juden die Kipper vom Kopf zu klauen mit einer Angel. fühle, dass hier meine temporären Menschenrechte beschnitten werden. Oh, Menschenrechtsbeschneidungsdebatte. Was sagen die Kinderärzte dazu? Ich auf den ersten Artikel des Grundgesetzes. Ich würde sagen, wir rufen mal schnell die Ethikkommission an. Ob das aber das sind doch alles schwule Priester. Ja. Schweinepriester? Schwule Schweinepriester. Du schwuler Schweinepriester. Ja, weiter mit dem Love Corner. Ich möchte, dass es aber die ganze Zeit schon diese Musik ist. Was denkst du denn? Ich lebe auch schon, dass du deinen Traum erzählt hast, die Traummusik. Mein Traum. Ja, also wie gesagt, die Internetseite von Schrot und Porn. Da gibt es halt auch eine Kontaktbörse. Also, wie das abläuft, ist ja. Er sucht sie, sie sucht ihn. Fisch sucht Fahrrad. Er sucht es, er sucht Tier, sie sucht. Bock sucht Deckel. Ja, und da gab es ein paar interessantere, sag ich mal so. Und dann. Oh, da hast du mich aber gecatcht. Vielleicht auch was für Tim, unseren Dauersingle dabei. Aber man wird schon mal, manchmal wird man schwach, wenn man das liest. Vor allen Dingen, wenn die Angebetete über dem Ozean ist. Die Angebetete? Nee. So. Sie kann auch kein Deutsch. Die merkt das dann nicht. Die hört das doch. Nee. Like Angebetete? What does that mean? What's that about? Ja, sie hat gesagt, sie möchte so viel Deutsch lernen, dass sie unseren Podcast hören kann. Das sollte sie gesagt haben. So weit wirst du nie kommen. Weil das ergibt keinen Sinn, worüber wir reden. Ja. Es tut mir leid. So, entspann dich mal, Tim. Okay. Wo ist das Leben? Los, komm, lass uns mal treffen und gemeinsam Bio-Eis essen. Zum Beispiel in Thüringen, in dem Bio-Eisladen mit dem unfreundlichsten Menschen Thürings. Ja. Ich will keine Scheißfloskeln, wir sind ja auch nicht in Amerika. Schöner Tag noch, könnt ihr sich einen Arsch stecken. Karamell ist meine Lieblingssorte und deine? Mach mal Pause und komm rüber. Freue mich auf dich, melde dich. Und wenn ich dich süß finde, dann darfst du mich auch fangen, okay? Okay. Also jetzt, sie sucht ihn. Sie sucht ihn, ja. Bitte melden. Ich dachte, Henning sucht mich. Die Rubrik Henning sucht mich. Henning sucht Tim. Eine Anzeige. Wo steckst du? Hallo Tim, wo bist du? Dein Henning. Hab dich bei Kaufland gesehen, konnte dich wegen Vollmond nicht ansprechen. Hatte Mund voll Wurst. Meine Finger rauchen nach Knackiwurst und ich hatte Angst, dich anzusprechen. Die Hörer müssen also, dazu wissen, dass Hennings Finger wirklich nach Knackiwurst geraten. Ein kleiner Tipp an die Hörer. Wenn ihr einen Termin mit einem IHK-Vertreter an der Universität habt, esst nicht vorher Knackiwurst von Rewe. Dann riechen eure Finger nach Wurst. Und das möchtet ihr nicht. Das wirkt unprofessionell. Ja, die 20 Millionen Förderung können wir in den Wind schießen. Windstarke Chaoten. Der Bauch weh. In den 30ern sucht stabilen Mann. Also stabil im Sinne von dick oder stabil im Sinne von hat Geld? Mit beiden Beinen im Leben stehen. Mit beiden dicken Beinen? Ja, mit beiden Stampfern. Mit beiden Kartoffelstampfern. Rettichbeine. Vegetarier aus ethischen Gründen. Ausgesprochen tierlieb und verantwortungsbewusst. Kein Nikotin, kein Alkohol. Alles Einfache ist gut. Dennoch ja, die macht keinen Spaß. Lies weiter. Ja, dennoch bin ich nicht einfach. Reflektiert und unbestechlich. Kein Herdenschaf. Frau mit Charakter. Ich weiß, dass es wenige Männer gibt, die mir standhalten können. Deshalb, zu mir passt ein Mann mit stabilem Rückgrat, welcher mich in Liebe halten kann und führen. Vorzugsweise gut situiert. Auf keinen Fall ein Geizkragen. Vorzugsweise gut situiert. So klar. Was wiederum den Charakter spiegelt. Wer das schafft, wird das Paradies auf Erden mit mir haben. Mhm. Ich werde all dein Geld ausgeben. Du darfst kein Fleisch essen, kein Alkohol trinken. Ja. Nicht rauchen. No fun. Aber ein sehr liebes Kind und tierischen Anlagen. Ach ja, genau. Kind habe ich auch. Also kein Sex mehr. Mein Uterus ist zerrissen. No, ma'am. Bitte nur Zuschriften mit Bild- und Charakter-Wertebeschreibung. Reflektierter Mann. Mindestens Vegetarier, noch besser Veganer oder Rohköstler. Bei Interesse schreibe ich innerhalb 3 Tage zurück. Jetzt wird es sogar noch rohköstlich. Das ist wie bei eBay. Ich Was ich damit sagen will, ist, wenn ich dir nach 3 Tagen nicht antworte, bitte schreib nicht nochmal. Ja, dann bist du ein Loser und hast das Paradies auf Erden nicht verdient. Doppelter Loser, weil Veganer unten nicht mit meinen Ansprüchen genügen. Den Glauben an eBay, die Liebe schon fast verloren. Aber ich bin immer recht optimistisch, deswegen dieser Versuch. Ich bin, wie ich bin. Ich habe einen Tick für geringelte Socken und überhaupt mag ich alles Bunte. Alles, was Kringel hat und einfach anders ist. Oh, ganz schön Special Snowflake. Ich gehe gern auf Konzerte und Festivals. Wow. Ich stricke leidenschaftlich gerne. Sie hat bestimmt Zöpfe. Das ist ja gerade in. Tanja? Ja. Ich gehe gern in die Natur. Beginne und ende Sätze gerne mit Grins. Lol. Höre unheimlich gerne Musik. Oh. Wow, Musik. Ich mag auch Musik. Aber es mag auch. Okay, aber jetzt warte. Lesen gehört ebenfalls zu meinen Hobbys. Was liest du denn? Der interessante Anzeigen. 50 Shades of Grey. Ja, wahrscheinlich. Noch einige Details zu mir. 36 Jahre, 170 Zentimeter, griffige Figur. Was heißt Mutter? Fett. Naturverbunden, versuche gerade auf Hochkost umzustellen. Sollte reichen fürs Erste. Ja, wollte nicht zu tief stapeln. Das sollte ja fürs Erste reichen. Hochkost also, nach Lichtnahrung. Ich glaube, das meinen Sie. Das reicht an Infos. Ach so. Ja. Jetzt kann ich mir schon gutes Bild. Schlanken Mann bis 49 Jahre, der mit seinen Altlasten abgeschlossen hat. Das ist irgendwie ganz wichtig auf Naturkosten. Ich glaube, das soll heißen, bring deine Ex nicht mit in unsere Beziehung. Natürlich. Wer will denn das? Altlasten besonders erwünscht. Ich bin nämlich auch nicht uninteressiert an deiner Ex. Ja. Das wird so nicht komisch. Liebevoll, humorvoll und ein bisschen crazy ist. Langhaarige und Hippies immer willkommen. Der vielleicht, wie ich, einem immer aus dem Alltag ausbrechen muss, in Form von Festivalbesuchen, Konzerten, Camping. Aber auch die Zweisamkeit und Familie zu schätzen. Ist also. Camping so ein Videospielsinn, oder? Ja. Ja, die Railgun Camping. Ich finde, das ist so scheiße, das ist so scheiße. Also ich muss echt sagen, die beste Waffe in Unreal Tournament ist die Redeemer. Ja. Also, weil, muss man sagen, Leute, die immer bei Halo 3 wieder auflaufen, das ist so scheiße. Ich habe keinen Bock mehr, das zu spielen, wenn ihr immer da sitzt. Ja, Roger war ja mal Weltmeister oder sowas. Vizemeister in Heinsberg in einem Tournament. Was habe ich gekriegt? 10 Stunden gratis Internetcafé. Das datet das, glaube ich, ziemlich gut, weil ich der Meister. Das datet es ziemlich gut, wenn man denkt, aber ich habe gestern im Schlagblatt Anzeiger eine Überschrift gelesen, im Chatroom ist so einiges möglich, es geht auch manchmal um Sex. Nein. Da dachte ich auch so, 1990 Tag hat Anzeiger. Gibt's noch Chat? Ja. Ja, was soll das denn heißen? Und danach stand auch noch irgendwas mit Bravo und Dr. Sommer da in dem Artikel. Vielleicht haben sie Chatroom mit Darkroom verwechselt. Aber wo ich mich auch nochmal auskotzen wollte, beim Spielen fällt mir nur gerade ein, Leute, die ich im Bus höre oder im Zug, die immer vom Zocken reden, zockst du heute Abend, zockst du noch, zocken wir zusammen. Das nervt mich, das heißt Spielen oder Gamen. Zocken klingt so, als ob man in der Kneipe. Ja, richtig. Und eine Zigarette im Mund. Zocken ist, wenn man an Automat geht zocken und Geld einwirft, bis man arm ist. Wenn man in den Imbiss geht und in alle 3 Automaten Geld reinschmeißt und wenn dann ein Kind kommt und auf die bunten Tasten drückt, dann schreit man es an. Das ist Zocken. Weiter geht's. Schwäbin sucht Schwaben im Norden. Weiter. Fängt schon schlecht an. Im Norden. Unmöglich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Für eine glückliche Partnerschaft suche ich ein schwäbisches weibliches Gewächs. Moment. Nee, suche ich schwäbisches weibliches Suche Gewächs. Ich schwäbisches weibliches Gewächs. Ich suche schwäbisches Gewächs. Das habe ich dreimal lesen müssen. Von 45 heißt Jahren. Heißt das, sie ist nicht rasiert? Nein. Die heißt das ist Naturkost, da ist keiner rasiert. Ach so, okay. 160 Zentimeter wahrscheinlich. Feminin, gut erhalten. 160 gut erhalten. Checkheft gepflegt, sympathisch und wohlig. Ja, alle. Checkheft gepflegt, stimmt. Alle mitgemacht, alle Inspektionen. Ja. TÜV. Wohnständig, passendes Pendant mit denselben Attributen. Ich lebe in Hamburg und wünsche mir einen süddeutschen Mann zu finden, zum Leben, Lieben, Lachen und Schwätzer. Alter. Ja, dumme Frau. Ja, kannst du das, vielleicht so nochmal. Dumme Frau. Kannst du das nochmal vorlesen in der Stimme vom Pferdle? Noi. Oder vom Pferdeäpple. Das kann ich nicht. Äpple, nicht Äpple. Äpple ist das Pferdeäpple. Äpple und Pferdle. Ja, falls mal jemand einen unlustigen Cartoon lesen möchte. Ich finde das ganz süß. Nee. Nein. Scheiße. Doch, das ist voll süß. Kacke. Eflon Pferdle ist, was für sich alle Schwaben schämen sollen. Nö, niemand muss sich dafür schämen. Es gibt von Eflon Pferdle eine Techno-Version von Rulla, Rulla, Rulla, Rulla, Rulla, Rulla. Ja, auf jeden Fall, sei mal nicht so rassistisch. Du doofe Frau. Ja. Ich glaube, wenn das halt so ist, wenn du mal richtig so schwäbische Frauen reden hörst, dann ist es hier normal. Aber wenn du in Hamburg wohnst, dann will dich da keiner. Nee. Ja, stimmt. Ja, während unser Hamburger Platsch, oder wie man das nennt, total gut ankommt. Ja. Richtig, wenn man dann so ein bisschen schnackt, das mag jeder. Das haut uns alle vom Stock auf. Ja, es hat auch noch ein Hamburger später ein Inserat. Suche Schwäbin. Oh. Das Frauen, oder? Nee. Hamburger sucht Brötchen. Sucht Käse. Voll deinem Glück und ich bin da. 35 weiblich, nicht rasiert, glaube ich. Nein, auch Mann. Ja, ist nicht. Da ist halt nicht rasiert. 160 mit wunderbaren Töchterchen. Wir kriegen nie wieder Skeptiker. 3,5. Ich mag langsamen Sex. Rudolf Stadt, tanzen, singen, frische Luft. Tradition, Familie. Tradition. Meinen Blumengarten. Nochmal umdrehen. Was? Sommerregen, Vollwertbacken. Vollwertbacken. Ja, Vollwertbacken sind so Backen, die man gut kneifen kann. Oh. Hausmusik. Was? Ich dachte, also, das ist mir mal was backt aus Vollkorn. Ja. Also Hausmusik, aber geschrieben, also Haus plus Musik. Und Zeit mit dir. Was heißt denn dann Hausmusik? Wenn man zu Hause sitzt und Musik macht. Wenn man, weißt du, wenn du sitzt am Klavier und so. Mach mal vorne. Immer wenn einer am. Wie heißt das Ding, was wie Klavier ist, aber mit Zupfen? Spinett. Am Spinett. Wenn einer am Spinett sitzt und der andere mit der Bratsche daneben. Das ist Hausmusik. Und dann spielt man was von Schubert oder Schumann. Ja. Frau Frankfurt, 1,80, 52. Lektorin mit kleiner Farm in Ungarn nahe Österreich. Also falls jemand wusste, wo Ungarn ist. Lektorin mit kleiner Farm in Ungarn. Ja. Sucht einen großen Mann, nicht unter 1,90, plus minus 52, mit handwerklichen Fähigkeiten, gerne auch Wissenschaftler, mit humanistischen Neigungen, das heißt Liebe zur Natur. Nein, das heißt es nicht. Nein. Ja. Plus minus 52, also maximal 2,42 Meter. Ja. So, 2,42 Meter oder 1,38 Meter. Ja. Ist das eine Riesin? Ich find's awesome bei diesen ganzen eine Hühnin. Anzeigen von den Frauen, dass die alle so ganz, ganz viele Ansprüche stellen. Also so richtig mit dem Video. Und immer so, ich bin scheiße, also nicht, ich bin scheiße. Aber ich werde anstrengend für dich sein. Und anstrengend, aber du solltest, ich bin auch ein bisschen dick, aber du solltest dünn sein. Und groß. Und Geld haben. Ja, zum Glück sind Männer nie so. Die schreiben immer nur, suche dickbrüstige junge Frau für gelegentlichen Sex. Nee, nicht bei denen. Das machen die nur bei den Tagblatt-Anzeiger oder was das da war. Was letztes Mal hatten. Moritz, das Stadtmagazin. Bei Moritz, das Stadtmagazin. Okay. So, jetzt kommen die Männer. Da sind ein paar Anzeigen dabei, da würde ich nie drauf antworten, wenn ich eine Frau wäre. Nicht mal du, Henning. Nicht mal ich, der ich auf dem Weg in die Homo-Hölle bin. Kreatives Landei, Altmark. 47 Jahre, 1,83 Meter, circa 87 Kilo. Nicht rasiert. Nicht drauf. Vegetarier mit Gefühl und Verstand, dem die kleinen Dinge im Leben wichtig sind, wünscht sich eine inspirierende Begegnung mit einer schlanken, natürlichen jungen Frau. Liebevolles Miteinander nicht ausgeschlossen. Wenn ihr auch die kleinen Dinge wichtig sind. Die Landeier. Okay, das hat mich jetzt komplett wie den Boden und den Füßen weggezogen. Ich gebe zu, auch die Männer suchen junge, hübsche, schlanke Frauen. Du bist ja der Einzige von uns, der so ein Men's Right Activist ist. Ne? Das ist immer so antifeministische Sachen. Das muss manchmal gesagt werden. Ja. Weißt du, wie viel Geld, wie viel männliche Steuergelder für diese komische Genderforschung jedes Jahr ausgegeben werden? Richtig. Nicht. Alles von Geldern von Männern wie Ackermann zum Beispiel. Leben auf Mallorca. Hallo, liebe Frauen. Ich möchte eine nette Frau kennenlernen mit der Absicht, dass sie mit mir auf der Insel leben möchte. In einer Finca. Ich bin 45 Jahre alt, 1,71 Meter, schlank, selbstständig. Selbstständiger Fischer? Mit nach Mallorca, oder? Also, ich würde nach Mallorca nur ziehen mit irgendwelchen Leuten, die Party-Hits machen. Also ich will nur noch Mallorca ziehen, wenn ich Daniela Katzenbergers Friseuse sein kann. Und mich Krauses Friseur. Daniela Katzenberger ist erstaunlich sympathisch. Ja. So, jetzt kommt der Hamburger. Wie oft hört deine Freundin? Na, den Witz habe ich echt öfter gehört, als ich wollte. Ich bin 37 Jahre alt, männlich und suche eine Sie für Freundschaft, Bekanntschaft und gegebenenfalls für eine Beziehung. Ich bin berufstätig, habe aber auch Zeit, eine neue Freundschaft zu pflegen oder ich kann mir die Zeit nehmen. Ich liebe Fahrradfahren, Sport, Spaziergänge, rumsitzen und plaudern, Actionfilme, Weinabend, Tiere etc. Sachen, Unterhaltungsmöglichkeiten. Warum suche ich dich? Ich war in der Beziehung, wohne jetzt alleine und mir fehlt die weibliche Seite. Ich denke nicht unbedingt an eine feste Beziehung, sondern Bekanntschaft, Freundschaft oder Freundschaft plus etc. Ich suche eine... Wir werden es sehen, ne? Joni. Eher eine Sie. Sie auch denkt, dass man zu zweit wenig allein ist. Melde dich gerne, wenn du auch immer ab und zu so Zeit hast, einfach so eine neue Person kennenzulernen und nicht sofort eine feste Beziehung suchst. Der Weg ist das Ziel. Alter ist mir relativ egal, aber es wäre besser, wenn du zwischen 25 und 45 bist. Solange die Chemie passt, wir miteinander klarkommen und uns gegenseitig nicht langweilig finden, spielen Alter, Geld, Familienstand etc. gar keine Rolle. Ich bin arm. Hunde, Katzen, Pferde, Meer, Berge, Wälder, Kaffee, Kuchen, Essen, Essen gehen, Menschen helfen, tanzen, Kneipen, Tagesausflüge, Wochenendausflüge, Einkaufspassagen, Strand. Das alles mag ich. Gut, dass du getrennt oder? Tagesausflüge und Wochenendausflüge. Kuchen essen und essen. So Leute, nur eine Gruppe hasst Tagesausflüge, aber liebt Wochenendausflüge. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Das ist so eine ziemlich unattraktive Anzeige. Da. Weil zu lang. Da zahlt man nicht für Zeichen, oder? Am Anfang, ich suche jemanden, der meine Ex-Freundin ersetzt. Das hört man heute besonders gerne. Ich glaube, der bringt ganz schön viel Altlasten mit. Aber auch doch nicht, weil er will ja sich nicht wieder festfinden. Aber doch. Ich mag das lieber, wenn die Altglas mitbringen und Pfandgeld kriegt. Nächste. Sinnliche Tantra-Massage als Partnerersatz. Arzt, Ende 40, nett, Single, sucht sympathische Sie, auch älter, zwecks Massageaustausch im Raum Ruhrgebiet, Köln-Düsseldorf. Sie können die Massage kurzfristig erlernen. Freue mich auf Ihre Zuschrift, Christian. Bei Sie. Unter der Schifte Massage, bis der Arzt kommt. Ja. Sie? Das wäre aber schön, wenn der halt immer Sie sagt. Ja. Jetzt massieren Sie mal. So, und jetzt noch eine, die ich gar nicht so... Die fand ich irgendwie schön, weil die so ehrlich ist. Ein Prinz bin ich nicht und habe auch kein weißes Pferd. Wer mich küsst, sollte Frösche lieben. Die Frösche bleiben. Bin 54 Jahre alt, 1,76 Meter schlank, Vollbart, von Beruf Förster. Ich suche eine naturverbundene, natürliche, ökologisch denkende und spirituell offene Frau, die gerne in den Bergen wandert, zum Lieben, Lachen und vielleicht auch gemeinsam zu leben. Das suchen auch viele, so gemeinsam mal zu leben. Also das ist erstaunlich, also was heißt erstaunlich, es fällt auf, dass bei den Kontaktanzeigen dort halt mehr Leute so von so mitten im Leben stehen und vielleicht schon eine gescheiterte Ehe oder so hinter sich haben und jetzt nochmal jemanden suchen und sich trauen. Also das, die sind jetzt nicht so lustig zum größten Teil da, die Anzeigen. Ich schätze halt, bei vielen ist es halt dann wirklich so, man in diese ganzen, das ist ja schon, egal ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das ist natürlich eine ziemlich radikale Sache, jetzt sowas zu machen, wie dass man sagt, ich baue jetzt mein ganzes Leben drum auf, dass ich Vegetarier bin oder dass ich Rohköstler bin. Bei Vegetarier geht's ja noch, das ist ja relativ normal möglich, aber jetzt wenn du so Rohköstler isst, dann das ist ja wirklich eine große Umstellung. Und wenn du dann in so extremen Sachen drin bist, das machst du ja wahrscheinlich deswegen, weil du vorher irgendwie was hattest, dass du gesagt hast, ich muss mir jetzt was ganz anderes suchen. Das sind dann wahrscheinlich oft gescheiterte Beziehungen. Und dann brauchen die halt immer jemand Neuen sozusagen. Wenn man Rohköstler ist, kann man auch Fleisch essen, aber nur rohes? Das habe ich mal gesehen sogar in einer Dokumentation. Und stimmt es? Nein. Schade. Also man kann das natürlich machen, aber die Rohköstler machen das für gewöhnlich nicht, aber sie essen schon zum Beispiel einen Wurm. Aber jetzt, sie würden nicht ein Reh K.O. haben und dann knabbern. Aber ich habe gesehen, so, dass man so Robben genagt hat und dann haben die so das Fleisch direkt rausgeschnitten und so gegeben. Haben alle gesagt, sehr lecker. Kann ich mir auch vorstellen, dass es lecker ist. Ja, auf jeden Fall sind die Leute um einiges einfühlsamer da und ich glaube einfach auch, dass da liest man natürlich auch so Anzeigen, die mehr so sind, ich habe jetzt keinen Bock, immer erst noch zu rechtfertigen, dass ich Vegetarier bin, sondern ich suche einfach jetzt einen Vegetarier, dann ist es nicht so nervig und dann finde ich ihn vielleicht übers Internet und ich kann da auch ganz viel schreiben, weil das kostet nichts, das ist ja einfach so ein Forum. Ja. Zum Teil werden die zwar in Schrot und Korn auch gedruckt und da steht dann auch mal bei, aus Schrot und Korn, aber viele kommen halt auch einfach nur auf Naturkost. Ja. Die nächste Woche lesen wir dann die kleinen Anzeigen aus dem Skeptiker-Magazin vor. Oh, das wäre so gut, wenn es das gäbe. Mhm. Oh, Snippen. Aber bei der letzten Anzeige, das war alles sehr grün. Der war Förster und Frosch. Ja. Den fand ich sympathisch. Ja. Obwohl, man vielleicht muss ist sagen. Tom Bombadil, der seine Goldbeere sucht. Wie oft kommt eigentlich Tom Bombadil in diesem Podcast? So. Viel zu oft. Der kommt häufiger vor als in dem Herr der Ringe-Film. Ja. Das zeigt wieder Jackson nie. So, ein paar habe ich noch, aber ich kürze es mal nicht. Illuminati gibt's nicht, oder doch? Oh. Und sind sie vielleicht einfach nur dissozial gestörte? Freundliche, netter Hobbydetektiv mit nettem Selbstversorgergrundstück sucht passende bodenständige Frau zur Teambildung. Das meine ich. Bin 50, 1,73, schlank und nach, auch mal während der Arbeit, auch für schöne Dinge zu haben. Was? Ja. Und das ist kein Detektiv, sondern ein Detektiv. Das darf man nicht verwechseln. Ein Detektiv. Was macht man denn so als Hobbydetektiv? Illuminati aufdecken. Fragezeichen. Und der ist für Frau für Intimbildung. Teambildung. Ach so. Team. Egal. Jetzt kommt die nervigste Anzeige. Bin gespannt. Anzeige mit leicht zitronigem Aroma. Luftiger Mann mit uralter Seele, 42, erst 3 Zahnplomben und dem Gehör eines 12-Jährigen vom HNO bestätigt. Mit Interesse an Klängen aller Arten, von John Cage bis Pygmäengesänge. Pygmäengesänge? Meditation in der Erde wühlen, beim Anblick eines alten handgeblasenen Fensters echte Freude über das Alte an sich finden und an also eine Urhingabe an das schöne, weite Strecken gehend, innehaltend, dem einen Moment die ganze Aufmerksamkeit schenkend, der gerne Pflanzen isst, aber Tiere unangetastet lässt, der sich auch als temporärer Idiot einigermaßen mag, findet bitte schön eine vielleicht ein bisschen ruhige und doch dynamische Blume weiblicher Provenienz, bis 42 Jahre jung und weise und Sinn fürs Yogisches, Schöpferisches, auch im Sinne von Boys. Innig Partnerschaftliches, um den Unsinn des Lebens beim gemeinsamen Unkraut, wird zur Suppe verarbeitet, jeden zu finden. Der hatte Latein in der Schule. Und Tim, was denkst du beim Anblick eines handgeblasenen Fensters? Das haut mich vom Stocker. Handgeblasen. Gleich so ein Röhrchen mit der Hand bilden und dann da durchpusten. So. Huhu. Ja. War Stockerl nicht der eine Kommissar, der mal die Wurstsemmeln für Kommissar Rex gemacht hat? Rex hat schon wieder Brot geklaut. Jedes Mal, das scheiß Köter. Aber er ist einfach der Beste. Um Fälle aufzudecken. Ja. Wie hat diese Serie eigentlich funktioniert? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß es auch nicht. Die sind in der Wohnung, dann riecht Rex wieder Gas, alle rennen raus und es explodiert. Ich weiß nur, dass der wurde immer ganz oft mit der Waffe bedroht und dann hat Rex ist gesprungen und hat ihm in die Hand gebissen. Dem Bösewicht. Genau. So, das war eigentlich, glaube ich, weil der Bösewicht vorher auch seine Hände in Knackiwurst getaucht hat. Ja, die muss man. Weißt du, wie die das machen mit so Tieren? Die reiben den kompletten Kleberwurst ein. Und für die Sprechszenen von Rex haben sie immer so Erdnussbutter in die Lefzen gemacht. Rex hatte keine Sprechszenen. Deswegen hat das nicht funktioniert, weil das keine Sprechszenen hat. Das war nicht Fury. Nee, Fury hatte auch keine Sprechszenen. Meinte Mr. Ed. Du hast Flipper gemeint. Die Leberwurst, die schmeckt so gut. Ich Welche Frau möchte auf Mallorca? Mich sehr gut aus. Ah, ich kenne eine. Ich, 45, wohne fest auf Mallorca, suche eine nette Frau zwischen 30 und 50, die möchte gern auf Mallorca leben. Was ist denn NT? Nicht Trinker. Ja. Langweilig. Ich bin nicht rasiert, nicht tierlieb. Ich weiß nicht, ob das derselbe ist. Ja, ich habe auch überlegt, aber der andere. Moment, war der. Das andere war. Ich habe dir ja nur die Anzeigen geschickt. Der andere hatte ein Bild dabei und der hatte kein Bild dabei. Deswegen dachte ich vielleicht. Ist der selbe. Er hat vielleicht schon mal probiert. Welche Frau möchte auf Mallorca? So, ein zwei habe ich noch. Die letzte ist die beste. Okay. 51-jähriger Mann, 1,92, 84. Sucht. Was? Achso, Kinder. Der humorvollen Natur. Ist er 84 Jahre alt? Nein, 51. 84 und Krebs, also unsterblich. Naturverbunden oder naturär verbunden. Und sensibel ist mit Traktor und zwei Katzen. Sich für politisches Kabarett und alternative Medizin interessiert. Sucht weiblichen Single für Leichtigkeit der Liebe und den Ernst des Lebens. Wohne in der Pfalz. Die Pfalz. Hajo, da gibt man doch gern noch. So. Ach, das gehört noch zu der. Hier steht ein Mann. Ein Mann so fest wie eine Eiche. Gewiss, gibt es schon mal einen Sturm. So. War, er meinte sicher nicht Eiche. Fest wie eine Eiche. Hier steht ein Mann so fest wie meine Eiche. Oh mein Gott. So, zurück nach Mainz. Letztes Mal versprochen, den Kristallseetraum herausgesucht. Yay, mit Baby Nummer 4. Ja, aber das kommt nicht so richtig vor. Ich lese dir mal vor. Ich habe heute Nacht geträumt, wie eine große Hand in einen kristallklaren See griff und ein Neugeborenes heraushob und über einen Kreis von 4 Frauen hielt. Es war so klar wie das Wasser und rein wie ein Kristall und ganz nackt und braun und eben ganz wie ein Neugeborenes, so herzig und wunderbar. Ich bekam es in meine Hände und legte es sorgsam auf meine Brust und dann verschwand es darin. Ich kann mich erinnern, dass das Baby beim letzten Mal auch schon in der Brust verschwunden ist. Das alles fand an dem Ort einer ruhenden Naturkirche statt. Die Frauen formierten sich in alter Form zu einem Symbol. Dank Helge Schneider. Und nahmen sich an die Hände. Ein weißes Feuer begann in der Mitte zu brennen. Die weißen Wände lösten sich auf und der Ort wurde sichtbar. Der Wald begann zu leben. Überall Augen, Hunderte, es war wunderschön. Alles war glücklich und ich fühlte und hielt das Baby. Voll schön. Oh, oh. Voll schön. Aber langweilig war der Traum schon. Aber auch so. Süß. Baby Nummer 3. Das war Baby Nummer 4. So, aber ich, weil... ja, weil wir nicht auf so einer antiklimaktischen Note enden wollen, habe ich noch einen Traum rausgesucht. Ja, scheiße, zweimal in der Folge nach dem Konzessor. Ja. Wir, also ich und eine Freundin, sind unterwegs. Wir laufen durch eine wirkliche Hightech-Festung. Also statt Steinmauern Vollmetallmauern. Für die Luft war ein Schutzschild zuständig, der sich wie eine Blase auch in die Erde hineinbewegte. Die Gebäude waren wie mit dem Zirkel im Kreis um einen überhohen Turm mit einem mördermäßig großen Kanone, wahrscheinlich Plasmakanone, herumgebaut. Naheliegend. Das ist ein Wort, das ich kenne. Die Kernstadt hatte 12 Abteile mit spezialisierten Gebieten, Klammern, Zirke. So wie bei Hunger Games. Ja. Gebäude sowie Straße waren reich verziert in den angenehmsten Farben. Am Ende jedes Bezirkes führte eine Brückenverbindung zu kleineren, ähnlich gebauten Außenbezirken. Selbst die Brücken wurden von Ring-Schildgeneratoren geschützt. Die Stadt wirkte wirklich, wie als wäre sie nagelneu konstruiert worden. Es gab nicht einmal Kratzer im Metall- oder Glaskonstruktion. Da, wir wo beide, die meisten Kratzer sein würden. Ja. Metall und Glas. Wir beide gehörten zu den Ersten, die in diese Stadt durften als neue Bevölkerung. Uns wurde ein Haus im Palastring ganz im Kern nahe des Hauptturmes zugeteilt. Daher gingen wir dorthin. Das war ein Ehepaargebäude. Nach gut 4 Tagen waren alle Bewohner mit Fähren dorthin gebracht worden. Dann hob die Festung in den Himmel ab. Wir waren seit 8 Tagen unterwegs. Inzwischen hatten wir beide uns in der Wohnung eingelebt. Und da wir unser Haus im Kern hatten, besaß es 34 Stockwerke, die allesamt uns gehörten. Oben war ein Dachgeschoss, das offen war, und wir hatten uns da gemütlich gemacht. Ich bestaunte die Technologie der Stadt und sie sah einfach über die Häuser der äußeren Ringe hinweg und bestaunte den Himmel. Dann wurden wir mal wieder in den Kernturm gerufen und dort sollten wir mal wieder eine Kurskorrektur vornehmen. Wir wussten aber schon, dass uns der Kurs in ein Schlachtgebiet führen würde. Wir wurden ja zusätzlich von knapp 450 Schlachtschiffen, wirklich wie Schiffe aussehend und mit an die Schwerkraftgondeln in der Luft gehalten und etwa 3200 Kreuzern begleitet. Diese Wie träumt man denn solche Zahlen? Wahrscheinlich hat sie das irgendwo im Funk gehört. Ist das ungefähr 3000? Diese Kurskorrektur sollten wir mit einigen anderen in der Kommandozentrale jeden Tag alle 24 Stunden vornehmen. Was? Dass sie auf den Knopf drücken. Wieso machen die nicht einfach einmal einen richtigen Kurs? So. Wie in dem Bunker bei Lost. Wir hatten noch gute 4 Stunden vor uns, bevor wir das Schlachtgebiet erreicht hatten. Als wir die Schlachtzone erreicht hatten, waren alle auf ihren Posten. Wir wurden mit extremstem Schuss begrüßt und antworteten mit unzähligen an der Festung montierten Kanonen. Plasmakanonen? Unsere Schilde hielten jeden Beschuss stand. Von solcher Stärke waren die 35 primären Schildgeneratoren. Die Kreuzer und Schlachtschiffe wurden mit unseren Schilden gekoppelt und daher gab es auf dem Weg zur Kernschlachtzone nur einen Kreuzerverlust. So wie Dagobert Duck. Ja. Unsere Kampfgruppe sollte nur zum Kern der Schlacht. Wir hatten keinen anderen Auftrag. In der Kernschlachtzone hatten wir gerade mal 1% des Schutzschildes verloren und positionierten uns exakt mittig in dem Schlachtgetümmel. Die Kanonen der Festung feuerten gnadenlos und vernichteten so gut wie jedes Ziel mit einem einzigen Schuss. Dazu kamen noch unsere Begleitschiffe, die selber kaum etwas abbekamen. Dann wurde der Overdrive aktiviert und die primäre Großkanone, die am Kontrollturm befestigt war, neigte sich senkrecht nach oben. Pulsartig wurden irgendwelche Strahlen abgeschossen, die eine Barriere um das gesamte Schlachtfeld erzeugten. Als die Barriere stand, gingen wir auf die Zinne zu einem Ritualplatz. Dieser erinnerte an eine moderne Rekonstruktion eines Zirkels. Was heißt das denn? In der Mitte befand sich eine Konstruktion mit 2 reich verzierten Krummsäbeln. Wir begaben uns in den Kreis und die Energieverbindungen wurden mit Kristallen verbunden. Diese Kristalle wurden mit der Hauptkanone verbunden, die diese Barriere erzeugte. Wir konnten den Kreis, in dem wir waren, also nicht mehr verlassen. Aber das wollten wir auch nicht. Stattdessen nahmen wir die Säbel und stießen sie in unseren Bauch. Was? Die Säbel lösten sich auf und die Barriere wurde zur Waffe. Schlecht ist das als Fiction-Roman. Na, immer noch besser als Fritz Perfect. Ich würde sagen, das ist immer noch. Doch. Das ist was man träumt, nachdem man Fritz Perfect gehört hat, dann träumt man automatisch was Besseres. Es ist gar nicht möglich, was Schlechteres zu träumen. Das ist wenigstens noch ein. Es ergibt ja alles Sinn. Immer noch besser als Special Song. Hey. Ja. Durch also, die Energie der Barriere zogen sich rote und blaue Linien wie Schaltkreisverbindungen. Dann explodierte die Barriere und riss alles in ihr in Stücke. Nur unsere Begleitschiffe und diese Festung überlebten die Explosion. Wir beide, in Klammern sie und ich, waren noch im Kern gesund. Jedoch merkten wir, dass etwas anders war mit uns. Wir waren nun ein lebendiger Teil dieser Festung geworden. Also für mich klingt es wie so eine Mischung aus die Borg, also das am Ende klingt wie so ein Kollektiv, und aber es klingt auch wie so eine Vision von, wenn wir den Mars beziehen und dann sind da doch Marsmenschen, gegen die wir kämpfen müssen. Und da ist eine Schlacht. Und die Leute, die neue Stadt, die da gebaut wurde, unter so einer Kuppel, weil da ist ja keine richtige Atmosphäre und so. Also ich stelle mir das vor, als sei das einfach die ersten Menschen, die auf dem Mars leben wollen, aber dann müssen sie doch kämpfen. Ja. Und am Ende sind sie die Borg. Ja, das finde ich sehr interessant, was du da gesagt hast. Was ich dazu noch hinzufügen wollte, wäre, ich habe ganz heftig irgendwie die Schöpfungsgeschichte gerade am Anfang gesehen. Es hat jetzt nur noch eine Roboterschlange kommen müssen, als sie zu zweit in dieses Haus gezogen sind. Aber dann wurde dieser ganze Teil übersprungen. Also ich denke, es ist so eine Art, dass ein Aufbruch der Menschheit ist, ohne den Sündenfall. Aber dafür ist es ein stetiger Aufstieg. Ja, ich würde aber auch sagen, dadurch, dass der eben explizit nicht vorkam, ist ja dieses Loch gelassen und wird dann durch sein Nichtvorhandensein besonders sichtbar eigentlich. Wenn eine Roboterschlange kommt, bringt die einen Apple mit zum Reinbeißen. Also ein MacBook würden die mit. Ja. Zum Drauflegen. Ja, ganz viele phallische Kanonen. Ja. Die senkrecht nach oben schossen. Was irgendeine mich bei solchen, Materie. Bei so expliziten Träumen immer frage ist, wie träumt man diese Zahlen und wie träumt man, jetzt sind 8 Tage vergangen. Das habe ich noch nie geträumt. Genau, ich habe auch gerade genau das gedacht. Ich war ein bisschen neidisch, weil ich habe noch nie so einen langen und zusammenhängenden Traum geträumt. Also bei mir vermischt sich das viel mehr und das ist auch nicht so eine spannende Geschichte am Ende, wo man einfach wirklich so viel auch daraus ableiten kann. Ist das vielleicht einfach nicht Träume, sondern Leute, die Drogen nehmen und dann in ein Diktiergerät sprechen? Vielleicht, ja. Es würde mehr Sinn machen, als wenn sie träumen würden. Mehr Sinn? Wie das entsteht, würde mehr Sinn machen. Vielleicht haben die so ein Gerät, das die Träume aufzeichnet, während sie schlafen. Ja, so wie bei den Jacksons. Cerebro. Ja, gefällt mir gut, der Traum. Ich bin immer überrascht, dass diese Träume immer im selben Stil geschrieben sind. So total wirre. Ja, der Stil ist vor allem, Nomen schreibt man nicht groß, aber andere Wörter schon und alles auseinander. Die versuchen nie, das irgendwie zusammenhängend zu beschreiben. Und so, was ich. Ja. Die Sätze zu schreiben. Nee. Das passiert nie. Aber ich denke, das ist gerade bei den großen Traumliteraten auch, das zieht sich durch alle durch irgendwie, dass man versucht, wirklich auch diese Gattung von Traum möglichst genau auf der Website abzubilden. Ja, dass man sofort beim Lesen auch schon dieses Traumerlebnis hat, dass alles nicht so ganz richtig ist. Mhm. Dass man zum Beispiel im Kern gesund ist. Also ich denke, dass unsere Hörer das auch nachvollziehen können, wenn sie den Podcast hören, dass sie dieses Traumerlebnis... Das denke ich auch. Mhm. Ich glaube aber, mit diesem Traum müssen sie jetzt ein bisschen auskommen, bis wir wieder da sind, oder? Ja, jetzt haben wir erstmal in Zukunft sehr viel zu tun. Wir haben gerade eine Firma gegründet mit einem Namen, der so lang ist, dass man ihn nicht merken kann. Ja, Knackiwurstfinger. Ja. Knackiwurst gab es schon, leider. Ja, haben wir wirklich gemacht. Ja. Ja, ich habe das schon gehört. Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer, Henning, du wolltest noch dein Tasty sagen. Mein Tasty diese Woche ist der Big Tasty von McDonald's. Und ja, also ihr könnt uns auf Facebook liken, bei Twitter schreiben, uns um Ursprungsnamen bitten. Ja. Jetzt oder auch bei eBay. Kaufen. Jetzt auch bei eBay. Ja, einfach irgendwas kaufen von Henrik. Und ich habe immer viele Auktionen, bei denen die meisten gut laufen. Ja, ja, und wenn ihr einen Scanner kaufen wollt, ich verkaufe gerade einen Scanner. Danke. Ganzkörper, oder? Nein, nur... Flachbrett. Flachbrett, genau, mit automatischem Dokumenteneinzug. Wow, das ist echt der spannendste Podcast. Ja, aber hat mir gut gefallen. Also den Traum fand ich gut. Und den Rest auch. Das beste Jubiläumsfolge ever. Würde ich sagen, 7/12. Mindestens. Aber ansonsten hat keiner mehr was zu sagen. Dann sage ich eine Verabschiedung. Nämlich, dass wir uns wiedersehen in der Humorhölle, die heißt Humorpathologie, und zwar in der nächsten Dimension.